Und ich sehe auf einigen so Herrlichkeitskraftsäulen, die auf einige herunterkommen jetzt gerade. So Herrlichkeitsfeuerkraftsäulen auf einigen von euch. Einigen von euch. Es wird gerade gefüllt mit Kraft aus der Höhe. Und diese Feuerwolkenherrlichkeiten sind blau, teilweise rot, goldglühend. Und Gott füllt dich mit Kraft aus der Höhe. Er füllt dich mit Kraft und Herrlichkeit aus der Höhe. Jetzt gerade. Tauch hinein. Tauch hinein. Und manche stellen sich die Frage, wie komme ich da hinein? Ich sage dir, das ist nicht die richtige Frage. Die richtige Frage ist, was siehst du? Was siehst du? Was siehst du? Was siehst du? Was siehst du? Und in diesen, es wird gerade noch stärker, es wird gerade noch stärker. Diese Kraftsäulen, boah, da lösen sich Sorgen auf. Da lösen sich Krankheiten auf jetzt. Da löst sich Krebs auf. Oh. Siehst du diese Säule auf dich herunterfahren? Du wirst angetan mit Kraft aus der Höhe. Mit Kraft aus der Höhe. Und Geister verschwinden aus dieser Atmosphäre. Wow. Wow. Oh, Kummergeister. Kummergeister fliehen. Wow. Schmerzgeister fliehen. Sie ergreifen die Flucht. Chronische Krankheiten ergreifen die Flucht. Arthritis, Arthritis ergreift die Flucht. Oh ja, oh, oh. Mutlosigkeit ergreift die Flucht. Jede Art von Bedrückung ergreift die Flucht. Schlaflosigkeit ergreift die Flucht. Geister von Ehebruch und Geister von Pornografie ergreifen die Flucht. Todesgeister ergreifen die Flucht. Der Geist des Lebens kommt auf dich heute Morgen. Der Geist des Lebens kommt in dich und füllt dich aus. Oh, diese Kraft aus der Höhe kommt herunter. Siehst du's? Siehst du's? Siehst du's? Schau, schau. Sieh, wie es kommt. Sieh, wie es auf dein Leben fällt. Sieh, wie es alles durcheinander wirbelt. Sieh, wie Ordnung kommt. Wie göttliche Kraft kommt. Oh. Feuer der Erweckung kommt in dein Leben. Feuer der Erweckung, weißt du? Feuer der Erweckung. Freude kommt. Ja, Freude kommt. Jetzt kommt Freude. Freude. Freude macht sich Raum, Freude macht sich Raum. Oh ja. Angst vor dem Heiligen Geist verlässt dich jetzt. Ja, Angst vor dem Vater verlässt dich jetzt. Diese Angst nimmt Reis aus. Das ist ja ein Magen, der in Ordnung kommt. Arteriosklerose in der Halsschlagader. Die Kraft Gottes kommt jetzt auf dich und macht deine Gefäße frei. Freier Durchfluss in deinem System. Gott sagt, freier Durchfluss in meinem System. Der Heilige Geist liebt das, wenn er willkommen ist. Öffne ihm dein Herz. Evangelistenfeuer auf einigen von euch, so ein richtiger Evangelisten-Durchschlagspower kommt jetzt auf einige. Glauben kommt. Offenbarungserkenntnis, haben wir schon gehört, kommt. kommt doch neue Offenbarungserkenntnis. Und wenn du dich danach ausstreckst, gib einen ganz einfachen Trick, das hat mir gerade Gott gezeigt. Du musst einfach sagen, 1, 2, 3 und ich bin dabei. 1, 2, 3 und ich bin dabei. Nochmal. 1, 2, 3 und ich bin dabei. Ja, Amen. Amen. Die Person mit der Halsschlagader. Du hast eine Diagnose, die Halsschlagader ist nicht mehr richtig frei. Streck dich, ich möchte gerne die Hand auflegen. Ich möchte gerne die Hand auflegen. Deine Mieterin? Ja, aber ich glaube, es ist jemand hier, den das betrifft. Aber wir beten auch für deine. Okay. Weißt du, welche Seite? Vater, ich danke für Martin in Jesu Namen. Löst sich dieser Ablagerung, dieser Kalk oder was auch immer, löst sich jetzt auf in Jesu Namen. In Jesu Namen freie Halsschlagader. In Jesu Namen, ich danke dir, alles löst sich auf. Alles löst sich auf jetzt in Jesu Namen, ja. Und dieser Schwindel hört auf und diese Beeinträchtigung hört jetzt auf. Jedes System und beim nächsten Scan ist alles in Ordnung, ist alles frei. Herr, auch die andere Seite, Vater, ich danke dir, dass wirklich komplette Wiederherstellung jetzt kommt. Jetzt kommt in Jesu Namen. Ja, wir beten auch für deine Mieterin. Jesu Namen. Und ich habe noch jemanden gesehen am Livestream, du hast, ich weiß nicht, es ist ein Schlaganfall, diese eine Seite geht nicht gut, die Hand zu bewegen, Hand zu heben. Ich bitte jetzt für dich, ja, dass Ordnung jetzt kommt, diese Folgen von dieser Erkrankung verschwinden jetzt in Jesu Namen. Die Kraft Gottes füllt dich jetzt von oben bis unten, Herr. Und ich danke dir, dass volle Wiederherstellung jetzt kommt auf dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja. Jetzt könnt ihr euch einen Platz suchen und sagst du mal zu jemandem in deiner Nähe, 1, 2, 3 und du bist dabei. 1, 2, 3, du bist dabei. 1, 2, 3, du bist dabei. Halleluja. Wow. 1, 2, 3 und du bist dabei. Preist den Herrn. Halleluja. Oh, jetzt wird es dunkel hier. Ihr könnt ruhig das Licht anlassen. Ich bin schön genug. Okay, alles gut. Halleluja. Okay. Halleluja. Vielen Dank noch euch allen für eure Gebete. Ich war ja letzten Sonntag nicht da. Ich habe letzten Sonntag noch in Hanau gedient. Wir hatten eine Heilungs- und Wunderkonferenz in Hanau, Freitag, Samstag. Und am Sonntag habe ich dann, es war von zwei verschiedenen Gemeinden veranstaltet dort und Leute kamen auch von weiter her. Und am Sonntagmorgen haben wir dann nochmal mit beiden Gemeinden zusammen einen Gottesdienst gehabt. Und es war richtig starke Aufbruchsstimmung im Raum, es war richtig stark. Es ging vor allen Dingen darum, die Leute zu trainieren in Heilung und Wundern und das ist auch passiert und natürlich sind dabei auch viele Sachen passiert, starke Wunder sind passiert, Bewegungseinschränkungen, Schmerzen, Diagnosen, eine Frau hatte ihr Gesichtsfeld durch einen durchtrennten Nerv auf einem Auge so eingeschränkt, dass sie nur noch die Nase sehen konnte. Alles andere war weg und Gott hat das Gesichtsfeld wieder geöffnet. Halleluja, preis den Herrn. Und außerdem konnte sie beide Arme nicht heben wegen Arthrose in den Armen und Gott hat sie komplett frei gemacht und sie konnte wieder ihre Arme heben. Halleluja. Und ich könnte viele andere Beispiele erzählen. Im Internet habe ich, glaube ich, auch ein paar Sachen geschrieben. Auf jeden Fall ist ganz, ganz viel passiert und es war einfach, vor allen Dingen war wirklich der richtige Aufbruch im Geist. Und Halleluja. Danke, Jesus, für eure Gebete. Eure Gebete haben Macht. Amen. Eure Gebete bewirken wirklich Entscheidendes. Das ist so, so wichtig. Halleluja. Okay, ich fange mit einer kleinen Story an. Auch wenn dabei Protestanten nicht so gut wegkommen und wir ja selber auch Protestanten sind, aber es ist ja auch gut, wenn man über sich selber lachen kann. Also ein Protestant hat nach dem Gottesdienst die Angewohnheit, Pferderennen zu besuchen. Ja. Und einem Sonntag beobachtet er, wie ein katholischer Priester einem Pferd die Hände auflegt. Ja. Er denkt sich dann, oh, dieses Pferd, das muss ich jetzt im Auge behalten. Ja. Und er schaut im Rennen zu, Pferd hat die Startnummer 4. Pferd Nummer 4 liegt haushoch vorne, gewinnt das Rennen mit Bravour. Halleluja, das ist mir noch nicht klatschen. Das ist kein Zeugnis, okay? Es war jetzt niemand von uns, der dem Pferd die Hände aufgelegt hat. Okay. Weißt du das? Und dann der Protestant ärgert sich und denkt, Mist, hätte ich doch bloß auf das Pferd Nummer 4 gesetzt. Also diesen Priester muss ich im Auge behalten. Und schon sieht er vor der nächsten Runde, sieht er den Priester beim Pferd Nummer 9 stehen. Und dann denkt er sich, okay, Pferd Nummer 9, all mein Geld auf Pferd Nummer 9, alles, was auf der Kreditkarte drauf ist, auf Pferd Nummer 9. Das Rennen geht los. Pferd Nummer 9 liegt ganz vorne, aber plötzlich, bumm, Pferd Nummer 9 fällt um und ist tot. Oh, ist jetzt kein Zeugnis an der Totenauferweckung, sorry. Aber der Protestant völlig entsetzt, sagt, oh, was ist hier los, wie geht das? Rennt zu dem Priester hin und sagt, hey, darf ich Sie mal was fragen? Und dann sagt der Priester, ja, okay, sagt er, ich habe Sie beobachtet, Sie haben das erste Pferd gesegnet und es hat gewonnen und beim zweiten Pferd ist es tot umgefallen. Was ist da los? Dann sagt der Priester, sagt zu dem Protestanten, sagt, ja, ja, ihr Protestanten, ihr könnt halt einfach nicht eine Segnung von der letzten Ölung unterscheiden. Okay, weißt du, der Halleluja. Okay. Ich möchte mit euch heute Morgen in eine Bibelstelle reingehen, die Gott mir wirklich diese Woche stark aufs Herz gelegt hat. Ich habe dann, als ich dann die Predigt vom letzten Sonntag von Irina gehört habe, habe ich gehört, dass sie sie auch schon erwähnt hatte. Und zwar steht die in 1. Johannes 3, Vers 1 und ich lese die mal in der neuen evangelistischen Übersetzung. Da heißt es, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Amen. Also mit anderen Worten, Gott hat mich darauf hingewiesen, wir sollen etwas sehen, mal wieder. Ja, sehen. Andreas hat es auch gerade davon, es kommt darauf an, was du siehst. Amen. Wir sollen etwas sehen. Johannes sagt, seht doch, wir sollen etwas sehen. Und zwar, was sollen wir sehen? Wir sollen die Liebe des Vaters zu uns sehen. Wir sollen sehen, mit welcher Liebe der Vater uns geliebt hat. Ich möchte dir zum Anfang sagen, bevor ich in das eigentliche Thema einsteige, ich möchte dich darauf hinweisen, wenn du die Liebe des Vaters für dich siehst, wenn du die Liebe des Vaters in seiner Tiefe erkennst für dich, dann wird dir das unendliche Kraft für dein Leben geben. Amen. Es macht dich zum Beispiel zuversichtlich. Ja, wenn Gott für uns ist, wenn du erkennst, dass Gott für dich ist, Römer 8, Vers 31, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Das heißt, ein Bewusstsein der Liebe des Vaters gibt dir Zuversicht im Leben. Es gibt dir Stärke beim Gehen durch dieses Leben, durch das wir gehen. Eine Stärke, die ein Mensch, der diese Gewissheit, dass der Vater ihn liebt, niemals haben wird. Ist so. Eine Stärke, die dir auch in Umständen, wenn du konfrontiert wirst mit Widerständen, mit auch mit Enttäuschungen oder sogar mit Niederlagen konfrontiert wirst, es wird dich niemals aus der Bahn werfen, wenn du weißt, mein Vater im Himmel steht hinter mir, er liebt mich, er ist für mich, er ist an meiner Seite und du wirst immer wieder neue Kraft bekommen, um weiterzugehen. Amen. Halleluja. Wie von euch wollen die Liebe des Vaters tiefer erkennen? Ja, ich mache dir jetzt gerade Lust fürs eigentliche Thema, okay? Halleluja. Philipper 4, Vers 13 sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen. Alles. Alles ist möglich, wenn du weißt, dass die Liebe des Vaters hinter dir steht. Ja, Psalm 27, Vers 1 ist auch eine super Stelle. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich erschrecken? Halleluja. Epheser 1, Vers 19 spricht von dieser Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das griechische Wort, das hier steht, ist die Energie der Macht seiner Stärke. Energeia. Die Energie der Macht seiner Stärke. Mit anderen Worten, das Bewusstsein der Liebe des Vaters in deinem Leben gibt dir Energie. Also die ganze Welt strebt nach Energie, will Energie. Wo gibt's Energie? Wo gibt's Power? Deswegen gibt's heutzutage Energieberater. Nicht nur Energieberater fürs Haus, sondern es gibt auch Energieberater, keine Ahnung, für dein Leben. Die beraten dich dann, wie du deinen Schrank richtig stellst und wie du die Ecken richtig machst in deinem Haus und was du noch irgendwie für Strahlekörper irgendwo hinstellen sollst und so weiter. Ja, weil alles geht um Energie. Amen. Das empfehle ich dir nicht, okay? Diese Art von Energieberater empfehle ich dir nicht. Das ist eine andere Energie. Das ist nicht die Energie der Macht seiner Stärke. Amen. Aber die Welt sucht Energie. Und ich sag dir, diese Energie liegt in dem Bewusstsein der Liebe des Vaters. Das Bewusstsein der Liebe des Vaters gibt dir die nötige Energie, den Umständen zu begegnen. Sie gibt dir die nötige Energie, den Herausforderungen zu begegnen. Sie gibt dir auch die nötige Energie, die Versuchungen zu überwinden. Amen. Sie gibt dir die Kraft, nicht zu sündigen, mit anderen Worten, ganz banal gesagt. Amen. 1. Johannes 3, Vers 9 heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, also ein Kind Gottes ist, darum geht es ja hier in diesem Vers, wir gehen nachher gleich noch weiter drauf ein. Ja, wir sollen Kinder Gottes heißen und wir sind es tatsächlich. Jeder, der aus Gott geboren ist, also ein Kind Gottes ist, heißt es in 1. Johannes 3, Vers 9, tut nicht Sünde, denn sein Same, also der Same Gottes, bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Tatsächlich im Bewusstsein deiner Sohnschaft erkennst du die Versuchung und du merkst, hey, ich bin ja für was viel Besseres bestimmt als für diese Niederungen der Unreinheit und der, was weiß ich, Pornografie oder sonst was. Ich bin ein Sohn Gottes, das ist meiner nicht würdig. Ab damit. Amen. Halleluja. Es gibt dir den Sieg. Es gibt dir den Sieg über die sexuelle Versuchung, genauso wie über die Versuchung, irgendwie dir einen Vorteil zu verschaffen, indem du irgendwie unsaubere Dinger drehst, lügst, betrügst oder sonst irgendwas machst. Es gibt dir den Sieg, weil du weißt, hey, mein Vater der Liebe steht hinter mir. Er gibt mir die Kraft, siegreich durchs Leben zu gehen. In ihm habe ich alles, was ich brauche. Also muss ich es mir nicht auf andere Weise holen. Amen. Deswegen kann Johannes sagen, hey, wer aus dieser Dimension heraus lebt, wer als Kind Gottes lebt, der tut nicht Sünde. Der ist ein Überwinder. Sag mal, ich bin ein Überwinder. Halleluja. Je tiefer du die Liebe des Vaters erkennst zu dir, umso mehr wirst du zum Überwinder. Halleluja. Da hat es schon den Scheinwerfer durchgehaut gerade. Ja? Halleluja. Es ist auch Energie. Preist den Herrn. Oh, Halleluja. Ich habe mal bei einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gepredigt und da hatte ich eine so wie jetzt auch, so ein batteriebetriebenes Headset und ich habe kaum 10 Minuten gepredigt, waren die Batterien leer. Da war die Technikerin ganz erstaunt, da hat sie die Batterien gewechselt, ein paar Minuten später waren sie schon wieder leer. Und so ging es, bis sie keine Batterien mehr hatte am Ende. Als ich das nächste Mal dann kam, hat sie dann gesagt, mach das bitte nicht wieder mit diesen Batterien. Da habe ich gesagt, ich habe nichts gemacht. Es muss die Energie Gottes gewesen sein. Und dann beim nächsten Mal war es so, ich hatte die Batterien wieder die gleichen Batterien drin. Und diesmal war es so, der Gottesdienst ging sehr lang. Ich habe dann am Schluss noch für Leute auch gebetet und es ging 3-4 Stunden. Ne? Und nach 4 Stunden war die Batterie immer noch voll. Halleluja. Also die Energie Gottes kann in verschiedene Richtungen wirken. Ja, sie kann Dinge durchhauen, ja, sie kann Dinge leeren und sie kann Dinge füllen. Amen. Je nachdem. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist die Energie der Macht seiner Stärke. Halleluja. Galater 5, Vers 6, noch was. Denn in Christus hat weder Beschneidung, also gesetzestreues Leben, noch unbeschnitten sein, also wenn du nicht nach dem Gesetz Gottes lebst, irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Oder du kannst auch übersetzen, der durch die Liebe energetisierte Glaube. Amen. Also die Liebe des Vaters, das Bewusstsein der Liebe des Vaters gibt deinem Glauben Energie. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, du brauchst ein bisschen Energie. Manche, wenn ich mir sie anschaue, brauchen nur ein bisschen Energie. Halleluja. Okay. Aber es ist tatsächlich das Bewusstsein der Liebe des Vaters in dir, das dir Glaubenssubstanz gibt. Amen. Sag mal Glaubenssubstanz. Halleluja. 1. Johannes 5, Vers 4. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Glaubenssubstanz. Weißt du, Markus 16, 17 heißt es, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Und dann kommen einige powervolle Dinge, für die du Energie brauchst. Ja, das Erste, was sie sagen, ist, hey, sie werden Dämonen austreiben. Es braucht Energie, weil Dämonen ist nichts anderes als kleine Energiewesen. Die haben auch eine gewisse Power, aber sie haben bei weitem nicht die Energie, die du hast. Jemand hat es mal so schön ausgedrückt, du hast mehr Energie in deinem kleinen Finger als alle Dämonen in der Hölle zusammengenommen. Amen. Also sag mal deinem Nachbarn deinen kleinen Finger und sag, bzzz, pass auf. Ja. Halleluja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Sie werden Dämonen austreiben durch diese Energie, durch die Liebe Gottes energetisierten Glauben treibst du Dämonen aus. Ja, dann heißt es zweitens, du hebst Schlangen auf. Ja, manche haben das wörtlich genommen. In Amerika gibt es eine Sekte, die hat es ganz wörtlich genommen. Da kannst du nicht Pastor werden, ohne vorher in einen Käfig mit giftigen Schlangen reingegriffen zu haben und es überlebt zu haben. Ja, manche überleben es auch, die werden dann Pastor, manche nicht. Je nachdem, kommt nicht mehr drauf an. Ja, in Amerika ist es nicht verboten, es ist Religionsfreiheit. Ja, okay. Weißt du, ja, gibt's wirklich. Die nennen sich Snake Rattlers, ja. Also die Schlangenschüttler. Ja. Ja, manche haben schon mehrfach da reingegriffen sogar von denen und haben es jedes Mal überlebt. Die haben einige Schlangenbisse, aber sie haben es überlebt. Irgendwann mal sind sie immun dann dagegen. Ja, dann sind sie gerüstet für den geistlichen Dienst. Weißt du denn? Okay, wir hören auf an der Stelle, sonst wird es gefährlich. Nein, was hier in der Bibel ist, ist natürlich auch gemeint, dass du bewahrt bist, wenn eine Schlange dich beißt, dass dir dann nichts passiert. Das heißt dann auch, wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Aber ich glaube auch, du kannst es auch übertragen nehmen. Ja, sie werden Schlangen aufheben. Ja, Lukas 10, 19 heißt es, in Christus haben wir die Autorität, die Vollmacht auf Schlangen und Skorpione und auf alle Kraft des Feindes zu treten und nichts wird euch schaden. Ich meine, niemand wird im Ernst behaupten wollen, dass Jesus hier nur von natürlichen Schlangen und von natürlichen Skorpionen gesprochen hat. Ja, was machen die Leute, die in den Ländern leben, wo es weder Schlangen noch Skorpione gibt, ja, vom Natürlichen? Also sich in Lappland oder so gibt es wenig Schlangen, wenig Skorpione, gibt es nur Rentiere und Schlittenhunde. Und worauf willst du da treten? Ja? Okay, kannst auf Schlittenhunde treten, aber das ist auch nicht so schön. Ne? Also es geht nicht um eine wörtliche Übersetzung. Okay? Ich muss aufpassen. Die Tierschützer reagieren schon. Halleluja. Nein, sondern es ist übertragen natürlich auch gemeint. Ja, Schlangen sind negative Umstände, sind dämonische Mächte, sind Herausforderungen. Und weißt du, in Christus, das ist gemeint, in Christus hast du die Glaubenspower, die Liebe des Vaters gibt dir die Glaubenspower, Schlangen beim Kopf zu packen. Amen, weil um Schlangen zu besiegen, musst du sie beim Kopf packen, direkt unterm Hals. Ja. Da können sie nämlich dich nicht beißen, ja. Da können sie nur machen. Ja. Das machen sie dann. Ja. Du packst sie am Hals und du siehst, wie sie sich ärgern, dass sie nichts machen können. Ja. aber da hast du sie buchstäblich in der Hand. Amen. Halleluja. Weißt du, und das ist unsere geistliche Position in Bezug auf Umstände, in Bezug auf Herausforderungen. Du packst die Schlange beim Kopf. Wenn etwas gegen dich kommt, sei das ein Geist, sei das ein Umstand, sei das irgendeine menschliche Situation oder was auch immer, anstatt ängstlich zurückzuweichen, das ist gemeint, packst du den Stier bei den Hörnern oder die Schlange beim Kopf. Je nachdem, was dir lieber ist. Ja. Stiere bei den Hörnern, das war jetzt kein biblisches Bild, aber das, so haben wir es halt im Sprachgebrauch. Amen. Aber du fürchtest dich nicht. Sag mal, ich fürchte mich nicht, weil Gott mit mir ist. Das heißt, du packst die Dinge beim Kopf. Du schnappst den Stier bei den Hörnern. Du bist stärker. Du weißt, größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt ist. Amen. Und dann heißt es noch, und sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ist auch gut, ja? Es braucht auch Energie, weißt du? Ich meine, du sagst jetzt, hä? Meine Hand auf den Kopf oder wo auch immer hin. Nachher ist er gesund. Hm? Ja, so steht's. Amen. Warum? Weil das Bewusstsein der Liebe des Vaters setzt in dir die Energie dessen frei, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Amen. Und was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, hat Jesus demonstriert, nachdem der Vater ihm ganz klar gesagt hat, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Also das war der Beginn des Dienstes von Jesus. Ich hoffe, dass euch schon mal aufgefallen ist, dass Jesus kein einziges übernatürliches Werk getan hat, keine Heilung, kein Wunder, nichts Übernatürliches bewirkt hat, bis zu diesem Tag, wo der Himmel aufging und er die Stimme des Vaters gehört hat und der Vater zu ihm gesagt hat, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Mit anderen Worten, ich sag's immer so gern, du bist mein Schatzi, Matzi, nein, wie heißt es? Schnucki, Putzi, Schatzi, Matzi, Hasi, Mausi. Okay. Das ist jetzt meine Übersetzung von Markus 1, Vers 11. Amen. Halleluja. Ja, wir sind seine Lieblinge. Amen. Halleluja. Ab dem Moment, wo Jesus wusste, okay, jetzt ist alles klar, die Kraft Gottes ist auf mir, der Geist des Herrn ist auf mir und der Vater steht hinter mir. Mit anderen Worten, wo er erkannt hat, mit welcher Liebe ihn der Vater liebt, ab dem Moment wusste er, hey, egal, ob dieses Wasser in Wein verwandelt werden muss, egal, ob dieser Gelähmte aufstehen muss, egal, ob ich meine Steuern mit dem Goldstück aus dem Maul eines Fisches bezahlen muss, ganz egal, was es ist, in mir ist die Power durch die Liebe des Vaters, die Energie, um dem Umstand und jeder Not zu begegnen. Amen. Halleluja. Und genauso ist es auch bei uns, weil Jesus hat gesagt, Vater, ich möchte, dass die Welt erkennt, dass du sie, also die Jünger, geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Johannes 17, 23. Er hat dich mit der gleichen Liebe geliebt, mit der er Jesus geliebt hat. Halleluja. Und deswegen bringt einfach Erkenntnis dieser Liebe, tiefere Erkenntnis dieser Liebe, bringt eine Zuversicht, eine Sicherheit, eine Kraft in deinem Leben, die von Umständen unabhängig ist. Und sie bringt einen Glauben und eine Kühnheit in dein Leben, die dich die Stiere bei den Hörnern packen lässt und die bewirkt das Wunder hervorkommen, ja, dass Zeichen und Wunder dir folgen, so wie Jesus es gesagt hat. Amen. Halleluja. Oh, Glory, da ist was heute in der Luft. Halleluja. Da wird Energie freigesetzt heute. Einige werden hier heute mächtig energetisiert. Amen. Halleluja. Du musst nicht zum Kinesiologen gehen oder sonst irgendwo hin, um dir irgendwelche Energien reinleiten zu lassen, sondern die Energie Gottes ist vollkommen ausreichend. Halleluja. Der Schlüssel liegt in der Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Epheser 3, Vers 14 bis 18 betet Paulus dieses berühmte Gebet. Ich lese es mal in der Neues Leben Übersetzung. Da heißt es, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt. Da ist die Kraft. Da kommt die Kraft. Wo kommt sie? Durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Wie werden wir stark durch seinen Geist? Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, also das Ausmaß der Liebe Gottes. Damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen, heute und auch nächste Woche. Ja, das ganze Ausmaß der Liebe Gottes, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, sagt er weiter, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Aber wir werden trotzdem versuchen, ein bisschen was davon zu begreifen, wenigstens. Amen. Ein bisschen. Dadurch wird euch, jetzt kommt's zum Schluss nochmal, dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Halleluja. Amen. Mit anderen Worten, mehr Erkenntnis der Liebe des Vaters zu uns, der Breite, der Tiefe, der Höhe, der Länge seiner Liebe bewirkt mehr Erfüllung, mehr Kraft, mehr Stärke, mehr Energie, mehr Kühnheit, mehr Glaubenswirksamkeit, übernatürlicher Ausfluss in unserem Leben. Wie viele von euch wollen das? Glory. Halleluja. Dann habe ich euch jetzt interessiert gemacht. Halleluja. Was? Tiefere Erkenntnis der Liebe des Vaters immer auch bewirken wird, und das ist auch wichtig zu verstehen, ist, je mehr Erkenntnis der Liebe des Vaters du zu dir hast, umso mehr wirst du auch wieder ihn lieben. Amen. Er sagt ja in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aus seiner Liebe kommt alles hervor. Du wirst ihn umso mehr lieben. Und noch was, du wirst auch die Menschen um dich herum umso mehr lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, bezieht sich sowohl auf den Vater im Himmel, als auch auf die Menschen um uns herum. Mit anderen Worten, die Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns entzündet unsere Liebe zu den Menschen und zu Gott. Halleluja. 1. Johannes 4, Vers 10, Neues Leben Übersetzung. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. So hat's begonnen. Da kommen wir jetzt gleich noch weiter drauf. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Amen. Mit anderen Worten, aus seiner Liebe kommt die Liebe zueinander hervor. Johannes 13, Vers 34 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus. Nämlich, dass ihr einander liebt, damit, und dann kommt es, so wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das heißt, es beginnt damit, dass er uns liebt und wir lieben einander mit derselben Liebe, die wir von ihm erfahren. Halleluja. Deswegen lohnt es sich, sich mal wirklich tiefer zu beschäftigen mit seiner Liebe. Die Höhe, die Tiefe, die Breite, die Länge seiner Liebe zu betrachten. Denn er sagt ja, seht doch. Es kommt also auf das Sehen an. Es kommt immer darauf an, was du siehst, mit deinem Herzen natürlich. Nicht mit deinen Augen. Sag, oh, ich sehe gar nichts. Ja, Liebe kannst du nicht sehen mit deinen Augen. Ja, da brauchst du Augen des Herzens. Deswegen betet ja auch Paulus, Epheser 1, Vers 17, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr das erkennt. Amen. Halleluja. Das heißt, wir brauchen erleuchtete Augen des Herzens und dann sehen wir die Liebe des Vaters. Und was uns dabei hilft, dass die Augen unseres Herzens erleuchtet werden, ist uns natürlich die Offenbarung des Wortes Gottes. Amen. Weil da hast du die Offenbarung seiner Liebe. Amen. Da hast du schwarz auf weiß, mit welcher Art von Liebe er dich liebt. Und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe. Und du musst es dir wirklich immer tiefer verinnerlichen. Du musst es dir immer tiefer bewusst machen. Und es wird in dir etwas anzünden. Es wird in dir eine Power anzünden, eine Kraft anzünden, eine Energie anzünden. Ein Glauben anzünden. Es wird dich aktivieren, einfach in den Dingen Gottes, wenn du das tiefer erkennst. Ja? Fangen wir mal an gleich mit was ganz Starkem und schauen uns mal Römer 5, Vers 8 an. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung so, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten, und das steht dann nochmal an einer anderen Stelle, Gott hat uns bereits geliebt, als wir noch Sünder waren. Das heißt mit anderen Worten, als wir noch fern waren von Gott, als wir noch ohne Gott waren, als wir uns noch nicht für Gott interessiert haben, als wir vielleicht sogar gegen Gott waren, als wir vielleicht sogar voller Unreinheit, Schmutz in unserer Seele, dreckiger Gedanken, was auch immer, komischer Dinge waren, hat Gott uns bereits geliebt und seinen Sohn für uns hingegeben. Amen. Halleluja. Bevor du überhaupt irgendwie nur ein einziges Mal den Namen Jesus sagen konntest, hat Jesus dich schon geliebt. Hat der Vater dich schon geliebt. Und er ist dir nachgegangen. Und er hat dich gezogen. Und er hat dich mit Seilen der Liebe gezogen, wie das Wort Gottes sagt. Und er hat Dinge orchestriert in deinem Leben, damit du von ihm erfährst und damit du dich für ihn entscheidest. Und es sind unterschiedliche Dinge. Vielleicht bist du in der christlichen Familie aufgewachsen. Preist den Herrn, dann hast du es da schon gehört. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist dir jemand einfach auf der Straße begegnet. Ja, wir haben so Zeugnisse. Mir fällt gerade Tatjana ein. Ich weiß nicht, Tatjana, bist du da? Ja, genau. Sie hatte eine unheilbare Krankheit. Morbus Sutek genannt. Ja, die Ärzte sagten, das dauert nicht mehr lang, dann sitzt sie im Rollstuhl. Als junge Frau, ne? 35 oder wie alt warst du damals? Ja, so um die 35. Im Rollstuhl gesessen. Die Ärzte sagten, wir können nichts mehr machen. Das ist eine unheilbare Krankheit. Und auf der Straße in Stuttgart trifft sie einen von unseren Evangelisten. Halleluja. Und er hat gleich für sie gebetet. Und dann hat er sie hier in die Gemeinde geschleppt. Und wir haben auch für sie gebetet. Und kurz drauf, Schritt für Schritt, na, konntest du immer besser laufen und Schritt für Schritt. Und irgendwann mal war von Morbus Sutek keine Rede mehr und sie ist komplett geheilt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren. Halleluja. Amen. Mit anderen Worten, und sie hat Jesus empfangen natürlich. Halleluja. Preist den Herrn. Mit anderen Worten, Jesus hat sie gesucht. Ja? Amen. Er hat einfach einen Evangelisten auf die Straße in Stuttgart gesandt, um ihr die gute Botschaft zu bringen, dass Jesus auch heute noch heilt. Das ist ein Teil der guten Botschaft. Hatte sie noch nicht gehört bis zu dem Zeitpunkt. Halleluja. Amen. Weißt du, überleg mal, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, um dich zu sich zu ziehen. Mach dir mal bewusst auch, hey, wie war ich eigentlich drauf ohne Gott? Wie war das? Ja, Astrid zum Beispiel erzählt immer gern die Story, wie sie drauf war ohne Gott. Na, so richtig Anti-Gott, ja, so richtig ja, katholisch aufgewachsen und dann antikatholisch. Ja. Ja, das sind die Heftigsten, ja, die irgendwie aufgewachsen sind und nachher anti sind, ja. Anti-Gott, Anti-Kirche, Anti-alles. Ja? Und dann kommt Jesus und sucht sie und findet sie, Halleluja, und verändert ihr Leben. Ist das nicht eine wunderbare Gnade? Also überleg mal, wie warst du drauf, bevor du Gott kanntest? Warst du so drauf, dass du sagst, wow, ja, natürlich, also wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich mich auch ausgesucht. Ja, also ich war so heilig, ich war so gut drauf, also... Ja, Gott hat echt eine gute Wahl getroffen, dass er ausgerechnet zu mir gekommen ist, oder? Ja, einige lachen hier, na, viele lachen. Ja, solltest du auch lachen, ja? Amen. Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir mit anderen Worten extrem schlecht drauf waren. Amen. Ja, vielleicht warst du ganz lustig, warst der Partylöwe oder was auch immer. Und trotzdem, nebenbei hast du Drogen genommen, was weiß ich, Frauen verführt oder sonst irgendwas oder Männer, je nachdem. Und das war nicht so schön in den Augen Gottes. Die Engel haben nicht im Himmel getanzt und gesagt, wow, sieht das toll aus da unten. Nein, Gott hat gesagt, wow, what a mess. Ja, also was für ein Chaos da unten. Aber weißt du, er hat hinter dem ganzen Dreck, hinter dem ganzen Schmutz der Sünde, hat er etwas in dir gesehen. Er hat nämlich den Geist gesehen, den er geschaffen hat und in den er in dir wohnen ließ. Und er hat gesehen, für diesen Menschen ist Jesus gestorben. Seine Liebe war stärker. Halleluja. Er hat dich gesehen schon vorher. Als du noch Sünder warst, hat er dich gesehen und er hat etwas in dir gesehen. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Weißt du, manchmal brauchen wir auch andere Menschen, die etwas in uns sehen, was wir vielleicht selber entweder gar nicht sehen oder was wir zwar vielleicht sehen, aber was noch hinter allen möglichen Sachen, die noch aufgeräumt werden müssen, versteckt ist. Weißt du, und wir brauchen es. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die Menschen lieben, unabhängig davon, wie schmutzig sie vielleicht sind, wie unreif sie vielleicht noch sind, wie unheilig sie vielleicht noch sind, aber die sie bedingungslos lieben, weil sie etwas in ihnen sehen, bevor es überhaupt sichtbar ist. Also so ist Gott. Amen. Bevor es irgendjemand anders sieht und jeder andere sagt, oh, mit dem willst du dich einlassen oder mit das oder dies oder jenes. Und Gott sagt, ich sehe etwas. Amen. Er hat etwas in dir gesehen und deswegen kannst du was in anderen Menschen sehen. Amen. Die Liebe des Vaters zu dir ist so hoch, so tief. Du kannst es nicht erfassen. Weißt du, wenn du wirklich erfassen könntest, wie ich sag mal, wie schrecklich die Sünde für Gott ist, wie dunkel die Sünde für Gott ist. Ich meine, du kannst es daran vielleicht ein Stück weit erkennen, in Römer 6, Vers 23, wenn es heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Das heißt, aus der Sicht Gottes hat es eigentlich den Tod verdient. Und trotzdem, weißt du, hat er dich geliebt, hat er mich geliebt, als er all das gesehen hat, wo er wusste, hey, wenn er so weitermacht, dann bringt er sich um letztendlich. Ja? Manche buchstäblich, manche einfach auf Raten, ja, und am Ende ewig, ja, aber seine Liebe war schon da. Amen. Er hat dich geliebt, als du noch Sünder warst. Halleluja. Und weißt du, Jesus, das ist der absolute Hammer. Weißt du, Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich, als du definitiv noch Sünder warst. Da warst du noch gar nicht geboren, ist klar. Aber er hatte dich im Auge, als er ans Kreuz ging. Das heißt, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Das heißt, er hatte dich im Auge. Er wollte dich haben. Oh, preis den Herrn. Er hatte dich im Blick und sagte, ja, genau dafür gehe ich da durch. Aber weißt du, er ist nicht einfach bis zum Ende einfach so nach dem Motto durchgegangen, ah ja, ich habe so eine Freude, weil das liegt ja vor mir, Halleluja, preis den Herrn. Er ist nicht durch den Tod hindurch getanzt, sondern tatsächlich, sein Tod war nicht nur Tod körperlich, sondern sein Tod war Trennung von Gott. Amen. In diesem letzten Moment, in dieser letzten Finsternisstunde sozusagen, wo er geschrien hat, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Weißt du, da war er in den Augen der Menschen, aber auch für einen Moment in seinen eigenen Augen ein Gescheiterter. Er ist gescheitert im Tod für dich. Amen. Er hat dieses völlige Scheitern, diese völlige Trennung von Gott, das ist das ultimative Scheitern, er hat es auf sich genommen. Er hat diese vollkommene Herrschaft des Teufels auf sich genommen, alle Sünde auf sich genommen, bis zum Äußersten, weil die Liebe des Vaters ihn dazu getrieben hat. Amen. Also das ist die Tiefe seiner Liebe. Amen. Er ist in das Scheitern hineingegangen. Er ist in die absolute Finsternis hineingegangen. Er ist in die Dunkelheit, in die Gottesferne hineingegangen. In die völlige Verlassenheit hineingegangen aus Liebe. Weil es nur diesen einen Weg gab, um uns zu erlösen. Einer musste unsere Trennung von Gott auf sich nehmen. Einer musste unsere Sünde auf sich nehmen. Es war nicht anders möglich wegen der Gerechtigkeit Gottes. Und er war bereit. Der Vater im Himmel hat ihn gefragt, bist du bereit, Sohn? Und er hat gesagt, jawohl, ich bin bereit. Und er ist runtergekommen hier auf die Erde aus freien Stücken. Das heißt in der Bibel, er hat es nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich zu sein. Das heißt mit anderen Worten, er hat nicht daran festgehalten, Gott gleich zu sein. Er hat es nicht als sein unverrückbares Eigentum festgehalten, sondern er hat sich selber erniedrigt. Er ist Mensch geworden und er hat sich erniedrigt. Ja, er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Amen. Und deswegen hat er den Namen, der über alle Namen ist. Halleluja. In dem Namen muss jedes Knie sich beugen. Und deswegen hast du Freiheit von der Finsternis. Amen. Deswegen kann die Bibel sagen, Johannes 8, 36, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Halleluja. Nimm das für dich auch in Anspruch. Weißt du, sag nicht immer, ja, ich bin noch so unfrei und ich bin noch dies und ich bin noch jenes. Mag sein, dass deine Seele sich manchmal so anfühlt. Aber nimm im Glauben in Anspruch. Jesus ist durch die äußerste Finsternis gegangen, damit du sagen kannst, jawohl, Halleluja, ich bin frei. Amen. Danke, Jesus. Römer 8, Vers 1 heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ist der Hammer. Aber weißt du, dafür musste Jesus einen Moment der Verdammnis auf sich nehmen. Und das ist furchtbar. Ich meine, es gibt Leute, die haben einige Minuten in der Hölle erlebt und sind dann wiedergekommen. Ja, Gott hat sie das sehen lassen und sie waren so traumatisiert von diesen paar Minuten, dass sie Monate gebraucht haben, um sich wieder zu erholen. Amen. Weißt du, und das und nochmal viel potenzierter, all das ist auf Jesus gekommen am Kreuz. Amen. Also das ist unvorstellbar. Aber nur Liebe befähigt, da durchzugehen. Nur Liebe befähigt ihn. Halleluja. Und das ist die Liebe. Seht doch, welch große Liebe der Vater zu euch hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn hingegeben hat für uns, damit alle, die an ihn glauben, nicht mehr verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Halleluja. Bist du Gott nicht dankbar für seine Liebe? Halleluja. Sag mal, danke Jesus für dein Erlösungswerk. Danke Vater, dass du Jesus gesandt hast. Danke für diesen herrlichen Plan. Danke, dass ich aus dieser Kraft heraus leben darf. Danke Herr, dass ich als Freier leben darf. Halleluja. Oh, und ich danke dir Herr, dass wir alle immer tiefer diese Länge, diese Breite, diese Höhe dieser Liebe erfassen in unserem Leben. Oh, Halleluja. Ja, das ist tatsächlich, weißt du, manchmal ist es so, du hörst davon und dann ist es fast wie, wenn dein Verstand erstmal wie aussteigt, weil er es nicht erfassen kann wirklich. Und irgendwann mal kann es sogar sein, als Christ, du hast es dann schon so oft gehört, jawohl, Jesus ist für meine Sünden gestorben, er hat sich trennen lassen für mich von Gott. Und dann ist es schon so, wie wenn es schon fast von dir so abperlt, so nach dem Motto, ja okay, jetzt sagt er wieder das, was halt immer gesagt wird, ne, was halt das Evangelium ist. Aber weißt du, mach dir das immer mal wieder bewusst, mach dir wirklich bewusst, was Jesus getan hat. Mach dir bewusst diese Liebe des Vaters, weißt du, dass er dich gewollt hat. Ich meine, ich weiß nicht, was größer ist, die Tatsache, dass er dich gewollt hat, als du Sünder warst, ja, und als du alles getan hast, damit du nicht liebenswert warst für ihn und er hat dich trotzdem gewollt, was größer ist, diese Liebe zu dir oder diese Liebe, die du siehst am Kreuz von Golgatha, wo Jesus diesen gewaltigen Preis bezahlt hat, einfach in den Tod hineinzugehen, ja nicht nur in den physischen, sondern auch in den geistlichen Tod hineinzugehen, für dich und für mich in das Totenreich runterzugehen, für dich und für mich all diese Dinge. Also ich weiß nicht, was größer ist, letztendlich ist es die gleiche Liebe, aber weißt du, das ist einfach unvorstellbar. Amen. Und es ist gut, wenn du es dir immer mal wieder bewusst machst, sowohl was Jesus betrifft, als auch was dich selber betrifft. Das hilft dir auch übrigens, in der richtigen Haltung zu bleiben. Demütig zu bleiben. Nicht irgendwann eines Tages zu denken, jetzt bin ich ja doch ein ziemlich toller Christ geworden und ich glaube, inzwischen reibt Gott im Himmel sich die Hände, dass er mich gekriegt hat oder irgendwie sowas. Ja. Das kann sich manchmal einschleichen, unbewusster. Deswegen ist es immer wieder gut, dir bewusst zu machen, wo du herkommst. Halleluja. Preist den Herrn. Seht, welch eine große Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Schauen wir uns noch einen Aspekt kurz an, den Aspekt seines Leidens vor dem Kreuz. Auch das ist wichtig. Weißt du, du könntest ja auch sagen, ja gut, Gott hätte ihn ja auch einfach umbringen lassen können und kurz trennen von ihm und dann wäre auch alles erledigt gewesen. Aber weißt du, nein, er hat ihn auch durch einen Weg des Leidens gehen lassen und zwar ganz bewusst. Er hat ihn zum Beispiel durch die Geißelung gehen lassen, ja, als ihn die römischen Soldaten mit den scharfen Metallstücken vorne dran ihm den Rücken aufgerissen haben, ja, ihm das Fleisch praktisch wirklich buchstäblich die Haut vom Leib gezogen haben, ja. Also du sagst ja, warum war das nötig? Ganz einfach, weil 1. Petrus 2,24 sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt. Also all diese Dinge, die du brauchst, einfach um dieses Leben in Gott zu leben, einfach um diese vollkommene Befreiung seines Erlösungswerks zu bekommen, all diese Dinge musste er stellvertretend erkaufen. Er musste deine Heilung erkaufen, auch deine körperliche Heilung, die im Erlösungswerk mit inbegriffen ist. Aber er musste sie erkaufen. Er musste durch diese Schmerzen gehen, damit du geheilt werden kannst, damit du überhaupt eine Möglichkeit hast, geheilt zu werden und damit du tatsächlich sich sogar noch mehr dich drauf stellen kannst und sagen kannst, jawohl, durch seine Wunden bin ich geheilt. Weißt du, wenn dir das bewusst wird, weißt du, dann kriegst du auch eine neue Entschiedenheit, gegen Krankheit zu stehen. Das ist mir so bewusst geworden, als ich das so meditiert habe, ist mir so bewusst geworden, hey, da gibt's nochmal eine neue Entschiedenheit, weil du sagst, nein, das kann nicht sein, Krankheit in meinem Leben oder im Leben von Leuten, denen ich diene, es kann nicht sein, Jesus muss die Frucht seiner Leiden bekommen. Jesus hat so sehr gelitten, nicht damit wir uns als Christen jetzt mit allem abfinden und sagen, oh ja, dann tragen wir halt unser Päckle, dann ist halt so, ja, kann man nichts machen, ist halt so, nein, sondern damit wir unseren Stand einnehmen und wirklich sagen, jawohl, wir nehmen das, wir akzeptieren nicht einfach so jede Krankheit und alles, was da kommt, sondern durch die Wunden Jesu sind wir geheilt. Halleluja. Amen. Also die Frucht seiner Leiden, das wird dir bewusst, wenn du es über sein Leiden meditierst, wird dir bewusst, hey, mein ganzes Herz will, dass er die Frucht seiner Leiden sieht. Ich will, dass Kranke gesund werden, weil es ist Frucht seiner Leiden. Sie werden nicht geheilt, weil ich so toll bin oder so powerful bete oder weil Gott jetzt einfach meint, er muss mich bestätigen oder irgendwie sowas, sondern sie werden geheilt, damit Jesus die Frucht seiner Leiden bekommt. Und dafür nehme ich meinen Stand ein. Und ich sage dir, das gibt dir Autorität. Amen. Die Liebe gibt dir Autorität. Also wenn du nur umhergehst und sagst, wow, ich will einfach der King sein, ich will sehen, dass der gesund wird und der und dass alle Leute zu mir kommen und sagen, oh, großer Massa, heile uns oder sonst irgendwas. Also wenn das dein Bedürfnis ist, dann vergiss es, da ist keine Autorität drin. Aber die Liebe gibt dir Autorität, Amen. Die Liebe von Jesus in dir, die brennt und die sagt, jawohl, mein Jesus muss die Frucht seiner Leiden bekommen und deswegen stehe ich für Gesundheit und deswegen stehe ich für Heilung, ganz egal, was irgendjemand sagt oder meint. Amen, was ist so wichtig? Halleluja. Also das ist die Motivation. Manchmal werfen uns Leute vor und sagen, ja, ihr versprecht den Leuten lauter tolle Dinge. Weißt du, es geht nicht darum, irgendwelche tollen Dinge zu versprechen, sondern es geht darum, dass wir die Liebe unseres Vaters erkennen. Seht doch, welche Liebe der Vater im Himmel zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Weißt du, das ist der absolute Hammer. Ich meine, das ist die Krönung, verstehst du? Wenn du dir das mal so bewusst machst, weißt du, Gott hat durch das Erlösungswerk, also mit anderen Worten, durch sein Liebeswerk, hat er aus Menschen wie dir und mir, die wir total unter die Sünde versklavt waren, 0,0 liebenswert waren, ja, aus der Sicht Gottes auf jeden Fall, du sagst, ja, ich hatte immer noch jemanden, der mich mochte, okay, mag sein, aber aus der Sicht Gottes, aus der Sicht Gottes, 0,0 liebenswert waren, ja, wir waren verlorene Menschen, die auf die Finsternis zugeeilt sind. Wir waren in den Augen Gottes letztendlich, ja, ich sag mal, nichts, ja, wir waren einfach nicht würdig, nichts, für gar nichts zu gebrauchen aus seiner Sicht. Und er hat aus diesen Nichtsen, hat er Söhne und Töchter Gottes gemacht, mit derselben DNA wie er selber, mit derselben geistlichen Substanz wie Jesus Christus, Söhne der Herrlichkeit. Halleluja, das ist doch der Hammer. Weißt du? Also deswegen, ich meine, es ist ja immer gut, wenn du auch als Christ, wenn du danach strebst, auch in deine Berufung zu kommen und Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Und vielleicht willst du in Leiterschaft oder sonst irgendwas kommen. Aber weißt du, du musst dir immer wieder bewusst machen, es gibt keinen Grund als Christ mehr irgendwie zu denken, dass du noch irgendwie aufsteigen kannst. Weil höher steigen als ein Sohn des himmlischen Vaters, ein Sohn der Herrlichkeit zu sein, höher kannst du nicht mehr steigen. Amen. Also mehr als ein solches gewaltiges Kind Gottes zu werden, wie Jesus, geliebt wie Jesus, mit dem gleichen Vater im Himmel hinter dir wie Jesus. Halleluja, mit den gleichen Fähigkeiten begabt, dem gleichen Geist auf dir, in dir, um dich herum, wie Jesus, dem Geist der Herrlichkeit. Mehr kannst du nicht mehr werden. Amen. Fang einfach mal munter an, das auszuleben und dann werden deine Gaben sowieso sichtbar und entsprechend wirst du auch eingesetzt zur gegebenen Zeit. Amen. Die Gabe Gottes macht dir Raum, brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber denk nicht, oh, wenn ich erstmal das habe, wenn ich erstmal, keine Ahnung, wenn ich erstmal vor 5000 Leuten predigen kann, wow, dann habe ich es geschafft. Nein, du hast, wenn du es da erst geschafft hast, dann wirst du wahrscheinlich da nie hinkommen, weil entweder du hast es jetzt schon geschafft oder nie. Amen. Halleluja. Seht doch, welch eine Liebe der Vater zu euch hat, dass ihr Kinder Gottes heißen sollt. Amen. Jesus Christus, ich tue es immer so gern so zusammenfassen, das Evangelium. Jesus Christus, der Sohn Gottes in der Herrlichkeit des Vaters, hat sich erniedrigt und wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Also das ist dieser gewaltige Wechsel. Weißt du, manchmal, du musst dir das mal wirklich betrachten und dann denkst du, meine Güte, das ist der Wahnsinn, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, was Gott uns anvertraut. Weißt du, und es ist ja nicht so, dass wenn wir Jesus annehmen, dass wir dann gleich alle perfekt sind. Oder dass von einem Moment auf den anderen der Vater sagt, wow, jetzt sind sie so richtig schön. Verstehst du? Die Sache ist die, er hat schon, bevor du überhaupt von neuem geboren wurdest, hat er deine ganze Schönheit schon gesehen. Aber auch wenn du dich bekehrst, sieht er immer noch hier und da die ein oder anderen Ecken und Kanten, die ihm noch geschliffen gehören. Ich drück's jetzt mal vorsichtig aus. Vielleicht auch noch die ein oder anderen Felsbrocken, die abgehauen gehören oder keine Ahnung, was es ist. Ja. Einfach. Verstehst du? Und weißt du, das ist auch der Hammer. Weißt du, ich bin jetzt seit 37 Jahren mit Gott unterwegs. Ja. Okay. Für mich ist es auch ein Zeichen der Liebe des Vaters, dass die Liebe des Vaters mich durch alle diese 37 Jahre hindurch immer und zu jedem Moment gleich geliebt hat, obwohl ich definitiv nicht alles richtig gemacht habe. Ist der Hammer, weißt du? Aber an seiner Liebe zu mir hat sich nie was geändert. Selbst wenn wir untreu sind, ist er trotzdem treu. Halleluja! Ist das nicht der Hammer? Er hält fest an der Liebe zu dir, egal ob du alles richtig machst oder egal ob du alles falsch machst. Oh, glory. Die Bibel sagt sogar, Offenbarung 1, Vers 6, er hat dich zu einem König und Priester gemacht. Oder Königin darfst du auch einsetzen. Amen. Sag mal zu einer Frau in deiner Nähe, du Königin. Halleluja. Das hören sie gern. Halleluja. Also zu König, er hat mit anderen Worten, man könnte es so sagen, wenn du es aus der Sicht Gottes betrachtest, er hat aus Schwerverbrechern Könige gemacht. Sagst du, Moment mal, jetzt beleidigt er mich, aber ich war doch kein Schwerverbrecher, bevor ich zu Gott gekommen bin. So schlecht war ich jetzt auch wieder nicht. Ich sag dir die Sicht Gottes. Amen. Und wenn du mit geistlichen Augen siehst, dann siehst du es auch so. Du warst vielleicht kein Schwerverbrecher vor der Welt, du warst nicht im Gefängnis, hast keine Drogen vielleicht genommen oder was auch immer. Okay, das ist ja auch schon teilweise kein Verbrechen mehr. Ja. Insofern, frei verkäuflich. Ja. Ja. Aber weißt du, es geht nicht um irgendeinen weltlichen Maßstab von Verbrecher oder Nichtverbrecher, sondern aus der Sicht Gottes waren wir alle, ich sag mal so, Hochverräter. Amen, Hochverräter. Wir haben Gott verraten. Wir haben ihn als unseren Herrn verraten. Wir haben sein Reich verraten. Wir haben ohne ihn gelebt. Wir haben jenseits von ihm gelebt. Wir haben gegen ihn gelebt. Wir haben in Sünde gelebt. Wir waren Hochverräter. Also, und Gott nimmt den Hochverräter oder die Hochverräterin und sagt, so, jetzt durch das Blut Jesu bist du gereinigt. Hier ist der Thron. Setz dich hin. Jetzt bist du ein König. Und noch ein Priester dazu. Gib dir gleich noch das Räucherfass in die Hand. Nein. Nein. Ja, ist der Hammer. König und Priester, das sind die beiden höchsten Positionen, die es im Alten Testament gab. Ja, als Höheres gab es nicht. König war für die Welt, Priester für die geistliche Seite. Das ist das Höchste. Amen. Er hat dich an die höchste Stelle gesetzt. Oh, Halleluja. Weil er genauso wie er an dich geglaubt hat und wie er dich geliebt hat, bevor du dich überhaupt bekehrt hast, genauso liebt er dich auch jetzt noch, wo du bekehrt bist und wo du immer noch nicht der Perfekte bist. Nach dem Fleisch. Ist der Hammer. Amen. Weißt du, wenn wir das erkennen, weißt du, dieser Vater steht so bedingungslos hinter dir. Also vor welchem Scheitern fürchtest du dich noch? Vor welcher Herausforderung fürchtest du dich noch? Vor was hast du noch Angst? Ja, wenn Gott so für dich ist, wer kann gegen uns sein? Amen. Wenn er deine Kraft ist, vor wem solltest du dich fürchten? Wenn er deine Kraft ist, vor was solltest du dich fürchten? Ja, du sagst, ja, ich traue mich nicht, den Kranken die Hände aufzulegen, aber was ist, wenn sie nicht gesund werden? Vor was solltest du dich fürchten, wenn dein Vater hinter dir steht? Ich sag dir, dein Vater steht hinter dir, wenn sie gesund werden, und dein Vater steht hinter dir, wenn sie nicht gesund werden. Aber du handelst im Glauben gemäß dem, was das Wort Gottes sagt. Amen. Du gehst Schritte in deinem Leben, Glaubensschritte, vielleicht beruflich oder familiär oder wie auch immer. Du entscheidest dich, weil Gott dir Dinge gesagt hat, das und das zu machen. Weißt du? Und du tust es in diesem Bewusstsein. Mein Vater steht hinter mir. Du musst dich nicht fürchten. Du kannst sogar aufs Wasser gehen und du musst dich nicht fürchten. Der Fehler von Petrus war, der war noch nicht von neuem geboren. Der hat sich gefürchtet und dann ist er kurz gesunken. Aber selbst da hat Jesus noch gesagt, komm, du Kleingläubiger, gib mir deine Hand. Ich zieh dich raus. Amen. Das ist die Liebe des Vaters. Halleluja. Wie von euch wollen diese Liebe des Vaters tiefer erkennen? Oh, preis den Herrn. Lass uns mal zusammen beten. Halleluja. Stehen wir mal auf, ja. Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unendliche Liebe zu uns, Herr. Oh, wir danken dir, dass du uns deine Liebe bewiesen hast, indem du uns zuerst geliebt hast, Herr. Ohne jede Vorleistung von unserer Seite, ja im Gegenteil. Wir haben dir allen Grund gegeben, dass du uns nicht liebst als Menschen. Herr, wenn du diese Menschheit anschaust, dann gäbe es allen Grund aus deiner Sicht, dass du sagen würdest, jetzt wende ich mich ab, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Seit tausenden von Jahren, seitdem ich sie geschaffen habe, machen sie nichts als Dummheiten, haben sich von mir abgewendet, halten sich nicht an meine Schöpfungsordnung, halten sich nicht an meine Gebote, sind voller Unreinheit, Egoismus, Dreck, Sünde, was auch immer, all diese Dinge. Und du könntest dich jederzeit abwenden. Aber Herr, du hast dich entschieden und es ist deine unendliche Liebe. Du kannst gar nicht anders. Du kannst gar nicht anders, weil es deine Liebe ist und du hast sie gezeigt durch Jesus am Kreuz. Weil es deine Liebe ist, kannst du dich nicht abwenden von uns. Herr, und wir danken dir von ganzem Herzen für diese Tiefe, Herr. Dass egal, was auch immer wir in diesem Leben noch falsch machen, du kannst dich nicht von uns abwenden, Herr. Wir wissen, du gehst uns nach. Wir wissen, du liebst uns. Wir wissen, du bist für uns. Und du gibst uns Rückenwind. Und egal, was die Herausforderungen sein mögen, auch in unserem Leben, mit denen wir konfrontiert sein mögen. Vater, wir beten gerade jetzt in dem Namen Jesus, dass du uns ganz tief eine Infusion dieses Bewusstseins der Liebe von dir gibst, Herr. Dass wir wissen, hey, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Ich kann den Stier bei den Hörnern packen, weil ich weiß, wer hinter mir steht. Ich weiß, wer mit mir ist. Ich weiß, wer für mich ist. Ich weiß, wer zu mir gesagt hat, weil er hat es zu dir gesagt, weil er es Jesus gesagt hat und in Jesus hat es zu dir gesagt. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Danke, Vater, dass du das zu jedem Einzelnen von uns immer wieder sagst, so oft wir es nur hören müssen, bis wir wirklich Bäume ausreißen und Berge versetzen und Kranke gesund machen, Dämonen austreiben, Schlangen aufheben und all diese wunderbaren Dinge tun, Herr. Halleluja. Du gibst uns immer wieder neu diese Infusion, Herr. Halleluja. Deiner göttlichen Liebe. Und Vater, darum bete ich jetzt gerade heute Morgen, dass du jedem Einzelnen, der meine Stimme hört, auch über Livestream, Herr, dass du jedem Einzelnen wirklich eine tiefe Infusion dieser Liebe gerade jetzt gibst, Herr. Halleluja. Die eine tiefe Gewissheit bewirkt, Herr. Eine tiefe Sicherheit bewirkt. Jawohl, mein Vater ist mit mir, was immer ich tue. Halleluja. Oh, und wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese Gewissheit. Halleluja. Danke, Vater, für diesen Rückenwind. Oh, ich habe das vor dem Gottesdienst so gespürt, für diesen Gottesdienst. Rückenwind, Rückenwind. Er möchte jedem von uns ganz neu Rückenwind geben für das, was du tust. Rückenwind für das, wo du vielleicht gerade jetzt drinsteckst. Rückenwind angesichts von Herausforderungen. Oh, da ist Rückenwind, Rückenwind für dich. Halleluja, da ist Rückenwind für dich. Rückenwind für dich, Rückenwind. Halleluja, wie auch immer deine Situation momentan sein mag, da ist Rückenwind vom Vater. Er liebt dich so. Oh, Halleluja. Er liebt dich so. Oh, du bist so kostbar für ihn. Halleluja. Er sieht dich. Oh, danke. Danke, Vater. Er sieht dich. Oh, Jesus. Halleluja. Er sieht dich. Oh, danke, Vater. Oh, leg mal deine Hand auf dein Herz. Oh, sag danke, Vater, für deine Liebe zu mir. Größer als meine Vorstellung. Tiefer als alles. Du stehst hinter mir, Vater. Und wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für Rückenwind. Oh, für Rückenwind. Oh, für Rückenwind, Rückenwind. Halleluja. Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Da ist Rückenwind für dich. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Rückenwind. Rückenwind. Rückenwind. Halleluja. Er bläst dich von hinten an. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Vielleicht fallen dann tatsächlich manchmal Leute nach vorne um am Ende. Weil manchmal gibt es ja Leute, die sagen, ja, warum fallen bei euch Leute nach hinten um? Das kann gar nicht sein. Das ist böse. Also, und sie fragen immer, warum fallen die um? Und ich sage immer, wahrscheinlich, weil sie nicht mehr stehen können. Halleluja. Weiß den Herrn. Aber weißt du, du darfst auch nach vorne umfallen. Ist auch okay. Du musst auch überhaupt nicht umfallen. Aber da ist Rückenwind. Da ist Rückenwind für dich. Da ist Rückenwind für dich. Halleluja. Da ist Rückenwind. Da ist Rückenwind. Jesus. Glory. Rückenwind. Rückenwind. Rückenwind. Ja, er bläst dir Rückenwind in den Rücken. Ui. Ja, Roland, er bläst dir Rückenwind in den Rücken. Jesus. Ja. Dein Vater. Halleluja. Oh, unser Vater. Ist ja nicht wunderbar. Oh, Halleluja. Ist er nicht wunderbar? Dein Vater ist wunderbar. Oh, er gibt dir Rückenwind. Halleluja. Rückenwind. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er macht dich bereit, auf das Wasser zu gehen. Halleluja. Er macht dich bereit, aufs Wasser zu gehen. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Bereit, aufs Wasser zu gehen. Danke, Jesus. Rückenwind. Rückenwind. Rückenwind für dich, Rückenwind für deine Seele. Halleluja. Wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Halleluja. Also Rückenwind für dich bedeutet scharfer Wind für alle Dämonen in deinem Leben. Scharfer Wind von vorne für alle Dämonen in deinem Leben. Halleluja. Amen. Die fliehen. Amen. Widersteh dem Teufel und er flieht von dir. Oh, Jesus. Puh, scharfer Wind für alle Dämonen. Yes, freedom, glory, Jesus, yes, yeah, amen, hallelujah, glory. Oh, danke, Jesus. Oh, Gott ist gut. Halleluja. Er bläst hier im Raum. Er bläst hier im Raum mit göttlichem Rückenwind. Halleluja. Wenn du hier bist und du bist oder in irgendeinem Bereich deines Körpers sitzt Krankheit, weißt du, dann heute Morgen nimm neu diese Entschiedenheit, mit der du sagst, Jesus, ich will, dass du die Frucht deiner Leiden bekommst. Deswegen dulde ich diese Krankheit in meinem Leben nicht mehr. Amen. Mach das mal gerade. Wenn das dich betrifft, leg einfach die Hand auf die Stelle, die es betrifft, wenn es geht. Ja, oder ansonsten legst du dir auf den Kopf und sag jetzt gerade mal in dem Namen Jesus, ich dulde diese Krankheit nicht mehr in meinem Körper. Ich dulde dieses Gebrechen nicht mehr in meinem Körper. Ich dulde diesen Schmerz nicht mehr in meinem Körper. Ich dulde diese Einschränkung nicht mehr in meinem Körper. Mein Herr Jesus hat all diese Leiden auf sich genommen, diese Striemen, damit ich durch seine Striemen geheilt sein kann. Ich bin entschieden, dass er die Frucht seiner Leiden bekommt. Und deswegen sage ich in dem Namen Jesu Christi, raus damit, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, da ist es. Halleluja, jetzt, Jesus, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Weißt du, wir brauchen diese Entschiedenheit. Seine Liebe gibt dir diese Entschiedenheit. Du sagst, nein, das kann nicht sein. Weißt du, wo der Feind dir manchmal diese Gedanken gibt, na, akzeptier's doch, na, nimm's doch an, na, sag doch, ja, okay, so kann ich auch für den Herrn leiden. Ja, weißt du, wenn er den Preis bezahlt hat, dann will er nicht, dass du an dieser Stelle für ihn leidest. Wenn du vielleicht für ihn leidest, weil du an göttliche Heilung glaubst und andere lehnen dich deswegen ab, dann ist es ein Leiden um seinetwillen, dann ist es in Ordnung. Amen. Aber wenn du duldest, dass Krankheit deinen Körper zerstört und du damit vielleicht sogar dienstunfähig für ihn wirst, ja, dann ist es ganz sicher nicht die Frucht seiner Leiden. Amen. Und dann ist es nicht das Leiden, das er für dich vorgesehen hat. Also, entscheide dich. Amen. Sag, er bekommt die Frucht seiner Leiden. Und deswegen stehe ich. Also manchmal dauert es eine Weile. Also es ist, ich sage nicht, dass es alles immer einfach ist und dass alles immer sofort und mit einem Fingerschnippen und so weiter. Aber ich sage dir, wir brauchen diese Entschiedenheit. Amen. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, durch seine Wunden bist du geheilt. In Jesu Namen. Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn da irgendwelche Gedanken in deiner Seele sind, vielleicht Gedanken von Verdammnis, Gedanken von Zwang, Zwangsgedanken oder andere negative Dinge, einfach die du in deiner Seele, von denen du weißt, sie beherrschen dich von Zeit zu Zeit, dann gerade jetzt einfach leg deine Hand auf den Kopf und sag auch hier in Jesu Namen, er bekommt die Frucht seiner Leiden in meinem Leben. Halleluja. Er ist in die Finsternis gegangen. Er hat sich binden lassen. Er hat sich die Dornenkrone auf den Kopf setzen lassen und in seine Kopfhaut eindringen lassen, damit wir frei werden. Damit wir frei werden in unserer Seele und damit wir sagen, jawohl, der Sohn Gottes hat mich frei gemacht und deswegen bin ich wirklich frei. Halleluja. Und deswegen sagst du jetzt in dem Namen Jesu Christi, ich nehme Autorität über all diese komischen Gedanken, jede Macht des Feindes, jede dämonische Einflüsterung, jeden Zwang, jede Angst, jede Furchtsamkeit, Schüchternheit, Einschüchterung, jeden Zwangsgedanken, der Rebellion oder der Lästerung. Ich nehme Autorität darüber. Und ich sage jetzt, raus aus meiner Seele. Raus aus meiner Seele. Ich trete auf diese Schlangen. Ich trete auf diese Skorpione. Und auf jede Macht des Feindes. Und ich dulde es nicht in meinem Leben. Frucht seiner Leiden. Ich bin frei. Halleluja. Amen, Amen, Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Oh, jetzt halt noch mal deine Hände einfach in den Wind des Geistes und spür einfach mal den Rückenwind. Den Rückenwind vom Himmel für seine Kinder. Danke, Vater, auch für alle, die zuschauen. Danke, Herr, dass da dieser Rückenwind ist für seine Kinder, für deine Kinder, Vater. Danke, Herr, dass du uns, ja, den Rücken stärkst, Herr, während wir vorangehen, Herr, während wir kühn sind, während wir mutig sind, Herr, Herr, während wir genau Dämonen austreiben, Kranken die Hände auflegen, Schlangen aufheben, vorwärts gehen, dein Reich ausbreiten, Herr, danke, Herr, dass wir dabei Rückenwind haben von dir, Herr, ja, Rückenwind, der uns hilft, auf dem Wasser zu gehen, ja, nicht nur auf dem Wasser zu gehen, sondern so wie wir es am Dienstag gehört haben, sogar auf dem Wasser zu tanzen. Halleluja, es zu genießen, auf dem Wasser zu gehen, Herr, weil wir spüren deinen Rückenwind, Herr. Während wir auf dem Wasser gehen, spüren wir deinen Rückenwind, Herr. Halleluja, wir danken dir, Herr. Wir danken dir für Aufbruch in jedem einzelnen Leben hier in diesem Raum und über Livestream, Herr. Wir danken dir für einen göttlichen Aufbruch, Herr. Ein Aufbruch, Herr. Halleluja, Halleluja. Jeder Ort, auf den deine Füße treten, Gott hat ihn dir gegeben. Jetzt ist die Zeit des Aufbruchs in deinem Leben, wo du vorangehst, nicht wo du passiv bist, wo du sagst, ja, okay, es ist halt so und es bleibt wird wahrscheinlich immer so. Nein, es ist eine neue Zeit. Es ist eine Zeit des Aufbruchs. Es ist eine Zeit, wo du deinen Fuß auf neues Land stellst. Und wo du sagst, jawohl, das ist eingenommenes Land. Halleluja. Der Vater ist hinter mir. Ich habe Rückenwind. Ich nehme das ein, ob das beruflich ist, ob das finanziell ist, ob das körperlich ist, ob das im geistlichen Dienst ist. Wo auch immer das ist, du nimmst das Land ein. Halleluja. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und zuletzt, wenn du hier bist heute Morgen und du bist von all dem, was wir hier sprechen, vielleicht fühlst du dich noch wie getrennt. Du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Ja, du hast vielleicht vorher gesagt, ja, ich bin eigentlich auch dieser Sünder. Ich bin gegen Gott gegangen vielleicht. Ich habe ihn links liegen lassen. Ich habe ohne ihn gelebt. Und du hast noch nie vielleicht bewusst wirklich die Erlösung für dich persönlich in Anspruch genommen. Du hast vielleicht davon gehört, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber du hast noch nie wirklich ihn als deinen persönlichen Herrn angenommen und dieses neue Leben empfangen, weil es ist ein neues Leben, das er dir gibt. Ich habe es vorher gesagt, er macht aus einem schmutzigen Sünder, er macht aus einem von Gott getrennten Menschen, macht er ein Kind Gottes, einen König, einen Sohn der Herrlichkeit. Ja, und die Bibel sagt in Römer 8, Vers 15, der Geist Gottes gibt deinem Geist das Zeugnis, wenn du ein solches Kind Gottes bist. Und wenn du heute Morgen hier bist oder auch wenn du über Livestream zuschaust und du hast noch nicht diese Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist, der Geist Gottes in deinem Innersten, du kannst es nicht wahrnehmen, dass du sagst, jawohl, ich bin dieses Kind Gottes. Du bist da unsicher, du bist da wie getrennt vielleicht. Aus unterschiedlichen Gründen, entweder eben, weil du noch nie wirklich bewusst Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Oder aber du hast ihn vielleicht mal zum Herrn gemacht, aber dann hast du ohne ihn gelebt. Oder du hast zugelassen, dass wirklich Sünde in dein Leben gekommen ist. Es hat dich von Gott getrennt und jetzt bist du einfach wie draußen. Ja, so ist es. Für dich vom Empfinden her. Aber Jesus macht die, die fern waren, nahe. Das heißt, er zieht dich heute wirklich an sein Herz und er möchte, dass du heute mit dieser Gewissheit nach Hause gehst. Jawohl, er hat dich angenommen. Jawohl, er hat dich geliebt. Er liebt dich so, wie du bist. Du musst dich nicht verstecken, du musst nichts beweisen, du musst niemand was beweisen, du musst auch niemand hier im Raum beweisen, wie heilig du bist oder sonst was. Du musst Gott nichts beweisen, sondern er liebt dich so, wie du bist und er nimmt dich an und er möchte einfach dich an sein Herz ziehen und in dir diese Gewissheit hervorbringen. Jawohl, du bist sein geliebter Sohn. Du bist seine geliebte Tochter. Und da möchte ich einfach gerne jetzt für jeden, der das möchte, persönlich beten und mit dir persönlich beten, einfach für dich persönlich beten. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, jawohl, ich brauche einfach diese Klarheit, ich brauche diese Gewissheit, ich will wirklich als ein Kind Gottes hier nach Hause gehen, ich will einfach nach Hause gehen, ohne dass es irgendetwas gibt, was mich noch von Gott trennt. Ja, wenn wir unsere Sünde bekennen, sagt das Wort Gottes, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn du sagst, jawohl, das brauche ich, ich brauche da einen Neuanfang, ich brauche da einen Neustart, dann einfach wo du bist. Ich möchte jetzt gleich mit dir und für dich beten. Gib mir einfach ein Zeichen. Streck deine Hand aus, wenn du sagst, jawohl, ich möchte da jetzt Gebet empfangen. Streck einfach deine Hand ganz aus, sodass ich sehen kann. Ja, einfach so, dass ich sehen kann. Ja, hier, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte das gerade jetzt. Streck einfach deine Hand. Wo? Ah ja, da drüben ist auch eine Hand. Ja, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt. Ich möchte das jetzt festmachen. Dann streck einfach deine Hand ganz aus und ich bete gleich mit dir und für dich und wir machen das zusammen fest. Da hinten sehe ich auch noch eine Hand. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Ja, manchmal brauchst du ein bisschen. Gott spricht zu dir. Manchmal kämpfst du vielleicht auch innerlich und denkst, oh, ich weiß auch nicht, was passiert da. Ja, ich werde einfach für dich beten. Wir werden zusammen ein Gebet laut sprechen und dann sprichst du es mir einfach laut nach und dann werde ich dir einfach die Hand auflegen und werde für dich beten, dass du einfach dieses neue Leben empfängst. Und das ist das, was passiert. Sonst passiert gar nichts. Und wenn du sagst, jawohl, das möchte ich, dann einfach streck deine Hand noch aus. Streck deine Hand noch aus, sodass ich sehen kann. Und dann werden wir gleich für alle, die beten, die ihre Hand gehoben haben. Ist noch jemand da? Okay, wenn du über Livestream zuschaust, ich sehe deine Hand nicht, aber ich nehme dich mit rein in dieses Gebet und du kannst uns gleich im Anschluss eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.net und dann können wir dir einfach auch ein kleines Geschenk zuschicken und einfach mit dir in Kontakt treten und du kannst einfach mit dir hier die Hände aufgelegt fühlen, auch wenn du nicht live hier vor Ort bist. Okay, also alle diejenigen, die jetzt sagen, jawohl, das ist für mich und ich möchte das, die ihre Hand gehoben haben oder du spürst es in deinem Herzen, vielleicht kämpft es noch, aber jetzt ist einfach der Moment, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, weil wir wollen zusammen beten, ja, wir wollen es zusammen festmachen, komm einfach schnell aus den Reihen raus, komm nach vorne und wir machen es zusammen fest, herzlich willkommen. Halleluja, wie heißt du? Gerald, super. Okay, da ist noch jemand. Stell dich ruhig so zu mir, genau. Dann, du musst nicht zu den Leuten schauen, sonst ist es abgelenkt. So, herzlich willkommen. Super, herzlich willkommen. Wie heißt du? Christine. Christine, super. Okay, ist noch jemand da, der noch dazukommen will? Dann stell dich einfach noch dazu. Wir machen das jetzt zusammen fest. Über Livestream kannst du einfach dich mit eins machen mit diesem Gebet. Und ich spreche es einfach laut vor jetzt für euch. Für euch ist es einfach nur wichtig, schließt einfach eure Augen und ich spreche einfach ein Gebet vor und ihr sprecht es einfach laut nach und dann werde ich für euch persönlich beten und euch die Hände auflegen. Und jeder sonst im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte es einfach gerne mitbeten laut, einfach auch zur Unterstützung, bete es einfach laut mit. Sag einfach, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr geliebt hast. Auch als ich dich noch nicht geliebt habe. Als ich noch fern war von dir. Und ich komme zu dir heute Morgen. Als einer, der fern war. Als einer, der gesündigt hat. Als einer, der nicht die Gewissheit hat, ein Kind Gottes zu sein. Und ich danke dir, Herr Jesus, für dein wunderbares Erlösungswerk. Dass du wegen meiner Sünde am Kreuz gestorben bist. Ja, dass du als Sünder am Kreuz gestorben bist. Du hast die Trennung auf dich genommen, damit ich nicht mehr getrennt sein muss. Du bist auferstanden aus den Toten, damit ich ein neues Leben haben kann. Und dieses neue Leben empfange ich jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du mein Herz erfüllst. Ja, auch meinen Körper erfüllst. Mein ganzes Sein erfüllst. Mit der Realität dieses neuen Lebens. Danke, dass ich von heute an durch dich die Gewissheit habe, ein Kind Gottes zu sein. Ein geliebtes Kind. Und nichts und niemand kann mich mehr von dieser Liebe trennen. Danke dafür, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Tochter Christine. Danke, Herr, dass du sie heute zu dir gerufen hast, Herr. Und dass du sie angenommen hast, ja, weil du sie erkannt hast. Schon bevor sie überhaupt in ihrem Mutterleib gebildet wurde, war sie ein Gedanke in deinem Herzen und du hast sie geliebt. Und dein Geist hat sich gesehnt nach ihrem Geist, Herr. Und ich danke dir, dass dein Geist sie gezogen hat, Herr. Und dass dein Geist sie reinigt gerade jetzt, Herr. Und dass dein Geist sie neu macht gerade jetzt, Herr. Und dass dein Geist ihr die Gewissheit gibt, jawohl, ich bin diese geliebte Tochter meines himmlischen Vaters. Wenn er für mich ist, wer kann gegen mich sein? Danke, Jesus. Alles, was du falsch gemacht hast, ich spreche dir zu, es ist vergeben. Du bist neu. Da ist Aufbruch in deinem Leben, ein neuer Aufbruch in deinem Leben. Halleluja. Neue Gewissheit, neuer Aufbruch. Neue Gewissheit, neuer Aufbruch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Weder Krankheit noch sonst irgendetwas kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater, diese kostbare Tochter. Es sollte, Herr, danke, Jesus. Du hast sie bei deinem Namen gerufen, sie gehört dir, Herr. Nichts und niemand kann sie aus dieser Gewissheit mehr reißen, Herr. Sie ist deine geliebte Tochter. weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendein Geschöpf kann dich mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Gerald. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass du ihn erneuerst, Herr, durch die Waschung der Wiedergeburt, Herr, die Erneuerung des Heiligen Geistes, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Siehe, ich mache alles neu, sagt der Vater. Sagt es zu euch, auch euch über Livestream, die ihr dieses Gebet mitgebetet habt. Siehe, ich mache alles neu. Schreib uns einfach eine E-Mail, wunder@glorylife.net. Halleluja. Und für alle die hier vorne sind, für euch gibt es die Möglichkeit, einfach noch, dass Mitarbeiter von uns hier noch einfach für euch weiter persönlich beten und euch persönlich dienen. Und sie stehen gerade jetzt hinter euch, genau. Monika, bei wem bist du? Hier bei der Christine, genau. Also sind bereit noch für euch zu beten. Ihr dürft euch gerade mal umdrehen, genau. Da ist die Ephes hier für Isolde, genau. Halleluja. Preis den Herrn, genau. Halleluja. Geben wir ihm mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Herzlichen Glückwunsch. Komm, lasst euch drücken. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst ihn ruhig liegen, das ist okay. Ne? Dann könnt ihr später sprechen. Halleluja, alles gut. Preist den Herrn. Wow, die Gegenwart Gottes ist so da. Streckt nochmal eure Hände einfach aus in seine Gegenwart. Halleluja. Danke, Vater, Herr, für den Aufbruch, Herr, der im Raum ist, Herr, den Aufbruch in jedem einzelnen Leben. Danke, Vater, für den Rückenwind, Herr, den du jedem Einzelnen gibst, Herr. Herr, durch alle Hindernisse hindurch, durch alle Umstände hindurch, danke, Herr, dass du uns stark gemacht hast, Herr, durch deine Liebe, Herr. Halleluja. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja. Yeah. Ja, einige sind hier, ich spüre das gerade so ein paar sind hier, die müssen es nochmal ganz bewusst sagen, müssen nochmal das bewusst sagen, auch in Bezug auf ihre Situation, gerade da, wo du jetzt drin steckst, muss sagen, in diesem allen bin ich mehr als ein Überwinder. Durch den, der mich geliebt hat. Er ist für mich. Und durch ihn lebe ich. Göttliches Leben. Himmlisches Leben. Und ich gehe vorwärts von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Amen. Amen. Halleluja. So ist es. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Und jetzt wollen wir noch zusammen geben und hineinsehen in das Reich Gottes. Gott ist so mächtig am Wirken. Nach dem 20.11. kann ich euch endgültig sagen, was mit unserem neuen Gebäude ist. Halleluja. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, macht euch bereit, preist den Herrn. Halleluja. Lasst uns geben, lasst uns den Heiligen Geist fragen, was er uns zeigt, was wir geben sollen. Entweder in bar hier vor Ort oder mit der Verpflichtungserklärung kannst du auch geben. Dann bekommst du eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres. Sie ist unter deinem Stuhl. Füll sie aus, tu die eine Hälfte in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause. Und dann gibst du, oder in bar natürlich kannst du auch geben, ist klar. Und über Livestream werden eingeblendet die verschiedenen Möglichkeiten per IBAN, per PayPal oder per Kreditkarte. Also tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Preist den Herrn. Halleluja. Und dann, während ihr gebt, ihr dürft ihr einmal jetzt dann durchgeben, während ihr gebt, lese ich euch noch kurz ein paar starke Zeugnisse vor. Auch von der Konferenz zum Beispiel gibt es noch starke Zeugnisse. Von dem einen jungen Mann, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, am Samstagabend hatten wir in einem Gottesdienst fünf Metallauflösungswunder. Also fünf Leute mit Metall im Körper haben bezeugt, dass es sich aufgelöst hat oder jedenfalls die Symptome, man kann es ja nicht immer gleich, man muss es ja nochmal ärztlich schauen, aber auf jeden Fall so, es war die Bewegungseinschränkung, war so, dass es kein Metall mehr gibt, sie konnten es nicht mehr tasten, das Metall, fünf Leute am Samstagabend. Und darunter war auch ein junger Mann, der hat hier auf der Bühne bezeugt, dass er diese eine Metallplatte, die ihm in den Fuß einoperiert wurde, dass er die nicht mehr tasten kann. Und er hat jetzt zurückgeschrieben, nochmal auf die Nachfrage von einem Mitarbeiter von uns, hat er geschrieben, mir geht es gut. Ich hatte in der Zwischenzeit 2 Tage nach der Veranstaltung noch eine Heilung bei mir zu Hause. Ich hätte nämlich normalerweise auch eine Metallplatte in meinen linken Fuß bekommen müssen. Also die aus dem rechten, die ist verschwunden. Aber ich hätte eine bekommen müssen, weil er da eine OP gebraucht hätte. Doch habe ich plötzlich einfach so random eine OP bei mir zu Hause bekommen. Gott ist so gut. Mein linker Knöchel wurde sehr warm und er wurde in Position gebracht. Ich habe das Knacken und Verschieben im Knöchel gemerkt. Halleluja. Amen. Gott ist wunderbar. Ist das nicht gewaltig? Preist den Herrn. Halleluja. Das ist ein kreatives Wunder. Er sagt, seine Pracht und Majestät sind wunderbar. Halleluja. Preist den Herrn. Sind Böschs heute Morgen da? Ja, weil ihre Tochter hat auch eine starke Heilung erlebt beim Herrlichkeits- und Wunderwochenende. Ich kenne die Geschichte. Sie hat seit 2 Jahren oder so eine junge Frau mit einem kleinen Kind, Herzprobleme, totale Herzkrankheit. Und am Wochenende hat sie gespürt, einfach in der Gegenwart Gottes hat sie gespürt, dass die Symptome verschwunden sind. Und jetzt war sie beim Arzt, hat die Werte checken lassen und sie ist komplett geheilt. Halleluja. Und es war unmöglich, es war medizinisch völlig unmöglich. Preis den Herrn. Und vom letzten Samstag, Kaffee der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge. Diesmal waren, ich weiß nicht, ob schon mal jemals ganz so viele, doch, ich glaube, es waren schon mal so viele da, aber diesmal waren 120 Leute im Kaffee der Begegnung. Halleluja. 35 Menschen waren zum ersten Mal da. Alle Erwachsenen und Kinder haben das Übergabegebet mitgebetet. Der Michael hat gepredigt. Halleluja. Einige Zeugnisse hier. Hammer, jetzt pass gut auf. Kommt wieder Metall. Das ist der Hammer, es verfolgt uns gerade. Amen. Sie folgen uns. Eine Frau kam mit starken Knieschmerzen. In ihrem Knie war eine Metallplatte eingesetzt, die ihr lange große Beschwerden bereitete. Während des Gebets, ich glaube, Svetlana und Yves haben für sie gebetet. Gell? Svetlana und Yves. Ja, während des Gebets geschah ein Wunder. Die Platte scheint aufgelöst zu sein, weil sie jetzt alles tun kann, was vorher unmöglich war. Vorher konnte sie keine Kniebeuge machen und das Knie wegen der Platte nicht bewegen. Die Schmerzen waren so stark, dass sie es kaum noch aushalten konnte. Doch alle Schmerzen verschwanden vollständig zu 100%. Sie konnte ihr Knie wieder frei bewegen. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Außerdem war ihr rechter Fuß etwa 3 Zentimeter kürzer als der linke, also Bein, das ist schwäbischer Fuß, ja. Okay, Bein ist gemeint, ja, im Hochdeutschen. Im Hochdeutschen Fuß und Bein ist gleich, ja. Der Fuß geht bis hier oben, im Schwäbischen geht er bis hier oben, ja. Okay, nur zur Übersetzung. Also 3 Zentimeter kürzer als das linke, das ist schon erheblich. Doch der Herr machte beide gleich lang. Voller Freude erzählten sie sofort anderen, was Gott an ihr getan hat. Danach kam ihre Tischnachbarin, die unter einem Bandscheibenvorfall und einer Fehlstellung im Becken litt. Für sie war am 25. November ein extra Termin mit Behandlung geplant. Doch nach dem Gebet konnte sie ohne Schmerzen Treppen steigen, völlig frei. Es scheint, dass sie den Termin jetzt gar nicht mehr braucht. Preist den Herrn. Das ist nicht stark. Außerdem kam eine weitere Frau, die Probleme mit den Augen hatte. Nach dem Gebet verbesserte sich ihr Sehen deutlich. Eine Frau hatte massive Schmerzen in den Knien. Während des Gebets wurde sie stark mit der Kraft Gottes erfüllt. Alle Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sind weggegangen. Sie konnte sich sofort frei bewegen. Das gehört schon zu den normalen Wundern. Das liest man schon so. Aber es ist gewaltig. Wir müssen immer wieder Gott neu danken. Halleluja. Und hier noch ein starkes Wunder. Bei einer Frau nach Gebeten in den vorherigen Treffen ist der Tumor im Gehirn deutlich kleiner geworden. Auch der Augendruck ist viel weniger geworden. Also der Tumor hat ja auf die Augen gedrückt. Der Tumor ist geschrumpft und dadurch ist der Augendruck weniger geworden. Preist den Herrn. Amen. Gebt mal Jesus die Ehre. Ist doch gewaltig. Hammer, Hammer, Hammer, Hammer. Preist den. Oh, das muss ich auch noch vorlesen. Ist einfach, ich kann noch so viel vorlesen. Ich habe noch einen ganzen Stapel, aber das muss ich noch vorlesen, weil das war die Schatzsuche am kommenden Donnerstag. Das ist auch stark. Bei der Schatzsuche ist ja so, die suchen sich ja immer ein oder die lassen sich Worte der Erkenntnis geben, wen sie suchen sollen. Und so verschiedene Schlüssel. Ja. Und in dem Fall war es so, sie hatten ein Wort der Erkenntnis für eine muslimische Frau mit einer Burka in Rosa. Das kommt nicht so oft vor. Und das Wort der Erkenntnis war Streit in der Familie. Und sie haben diese Frau gefunden und als es angesprochen wurde, bekam die Frau sofort Tränen in den Augen und wir konnten sogar für sie beten. Echt stark. Ist der Hammer, ne? Frau mit Burka, Hammer. Viele gute Gespräche und Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. In der anderen Gruppe wurde das Wort der Erkenntnis aus der anderen Gruppe genommen, nämlich im Gesicht tätowiert. Es war gleich ein Ehepaar, die beide tätowiert waren. Es stellte sich heraus, dass sie eigentlich Christen sind und erst gestern darüber sprachen, dass sie eine Gemeinde suchen sollten. Wir konnten sie dann einladen, bei uns vorbeizuschauen. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Also wenn Worte der Erkenntnis so genau treffen. Preist den Herrn. Halleluja. Super. Okay, jetzt segnen wir die Sammlung. Streck deine Hände aus, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für all diese wunderbaren Dinge, die du tust. Also bist du nicht überwältigt von all diesen wunderbaren Dingen, die Gott tut? Also ich bin echt total überwältigt. Also ich bin überwältigt von den Wundern, die Gott tut. Aber ich bin auch überwältigt von Lebensveränderungen, die Gott wirkt. Ich bin überwältigt von seiner Gunst, von seiner Gnade, wie wir einfach spüren, dass Gott mit uns ist. Ich bin überwältigt davon, dass er mich liebt, obwohl ich nicht perfekt bin, und dass er mich gezogen hat, obwohl ich ein Sünder war. Halleluja. Ich bin einfach überwältigt von seiner Liebe. Komm, streck mal deine Hände aus und lass einfach etwas von dieser überwältigenden Kraft Gottes fließen. Vater, du sagst es in deinem Wort, wenn wir geben, dann wird uns wiedergegeben werden, Herr. Und wir setzen jetzt diese Kraft frei über jedem einzelnen Saatkorn, Herr, dass sie von diesen Saatkörnern wieder zurückfließt, Herr. Herr, zu jedem einzelnen Geber, Herr. Herr, ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß. Wir glauben dir auch für Zeichen und Wunder im Bereich der Finanzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Okay. Und ich war auch überwältigt von eurer Großzügigkeit und euren Gaben zu meinem Geburtstag. Ich hatte ja vor zwei Tagen Geburtstag. Und ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Hat mein Herz sehr gefreut und bewegt. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Vielen Dank. Halleluja. Amen. Du kannst gleich hierbleiben, dann segnen wir zusammen die Tücher. Ja? Halleluja. Preis den Herrn. Streck die Hände aus, lass den Überfluss rein. Halleluja. Wir sagen Zeichen und Wunder. Halleluja. Heilende Kraft, Herr. Auferstehungskraft, Herr. Befreiende Kraft, Herr. Toten auferweckende Kraft, Herr. Errettende, erlösende Kraft, Herr. Durch diese Kleidungsstücke und Tücher. Wir sagen, überall, wo diese Kleidungsstücke hinkommen, fliehen die Krankheiten, fliehen die Dämonen. Mhm. In dem Namen Jesus fliehen komische Gedanken. Alles flieht, was nicht dazu gehört. Und wir setzen Frieden frei. Halleluja. Frieden, Gesundheit, Wohlergehen, Gelingen. Halleluja. In Jesu Namen. Überall, wo diese Kleidungsstücke hinkommen. Mhm. In Jesu Namen und deine Herrlichkeit. Mhm. Deine Herrlichkeit, Herr, und deine Liebe. Danke, Jesus. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Glory. Halleluja. Ja, direkt im Anschluss an den Gottesdienst ist ja wieder die Möglichkeit, auch hier sich die Hände auflegen zu lassen für alle, die krank sind und sagen, ich glaube Markus 16, Vers 17, ja, den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Also lass dir die Hände auflegen hier vorne. Außerdem, wenn du über Livestream zuschaust, hast du die Möglichkeit anzurufen bei unserer Telefon-Hotline eine Stunde lang ab dem Schlusssegen, der jetzt noch nicht ist, aber wenn er dann war, kannst du anrufen eine Stunde lang ab diesem Moment unter der Telefonnummer, die eingeblendet wird, 07158 1758 190. Okay, außerdem direkt im Anschluss an unseren Gottesdienst ist das Taufvorgespräch mit mir in meinem Büro. Ja, genau, okay. Ich muss immer die Astrid fragen, die organisiert ist. Ja, okay, also in meinem Büro, direkt im Anschluss an den Gottesdienst, also alle Täuflinge für nächsten Sonntag, kommt einfach nach oben und dann seid ihr dabei, ja, bei mir im Büro. Okay, gut, das war's von meiner Seite aus. Melanie, was hast du uns noch zu sagen? Halleluja. Geben wir mal einen kräftigen Applaus. Juhu, eine ganze Menge habe ich zu sagen. Wir haben nämlich viele tolle Events und Möglichkeiten, die Liebe Gottes fließen zu lassen. Und ich fange mal an mit euren wunderbaren Kindern, die ihr bitte gleich nach dem Gottesdienst erstmal abholt. Und dann könnt ihr noch ins Café gehen und süße Stückle, Brezeln und Kaffee genießen bis 15 Uhr. Und nach dem Gottesdienst geht's nämlich gleich weiter heute, circa 10 Minuten nach dem Gottesdienst treffen sich alle Evangelisten oder die es jetzt heute aufs Herz gelegt bekommen haben, nicht nur heute, generell. Ja, ihr habt so viel Liebe jetzt empfangen, ja, es ist jetzt die Möglichkeit einfach das rauszulassen zu den Menschen hin. Wir haben so wunderbare Zeugnisse gehört, was passiert, wenn ihr wirklich Menschen die Liebe Gottes weitergebt oder für Heilung betet. Seid dabei, ihr trefft euch am Mitarbeitereingang da bei den Toiletten hinten raus. Genau. Taufvorgespräch hat der Pastor schon angekündigt, gleich im ersten OG. in seinem Büro, genau. Und dann am Montag geht's weiter. Und zwar haben wir ein neues Event für alle zwischen 18 und 25. Das heißt Vibe Unity. Das ist einfach ein Abend in einer entspannten Atmosphäre. Ihr esst zusammen und dann gibt's einen geistlichen Input und einen Austausch. Und wenn du einfach interessiert bist, da weiter einzutauchen in super geistliche Themen, dann sei mit dabei. Bist ganz herzlich eingeladen, da gibt's wirklich was für Körper, Seele und Geist. Der Veranstaltungsort ist in der Rödlinstraße 9-1 dieses Mal, der Ort wechselt dann und nähere Infos gibt's bei Christian und Sabrina. Am Dienstag um 19 Uhr finden wieder unsere Gloryhäuser hier in der Region und darüber hinaus statt. Es gibt eine Liste, wo die überall stattfinden. Im Foyer oder auch online kannst du da schauen, wenn du noch keins hast. Lade ich dich echt ein, such dir eins. Es ist eine super wunderbare Zeit in der Herrlichkeit Gottes, einfach im kleinen Rahmen. Und genau, jeder ist herzlich willkommen. Am Donnerstag geht's weiter um 19 Uhr auch mit dem Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, für eine Erweckung in unser aller Leben und in ganz Deutschland und den Nationen. Sei mit dabei. Mir ist ja noch vorhin es gibt so ein Lied, da heißt es, er macht aus dem Haufen Lappen eine ganze Streitmacht. Also, ja, wir sind auch in der Armee Gottes. Gott hat auch die Gebetsarmee, ja, wo du auch herzlich eingeladen bist, da mit reinzutreten und im Gebet einzustehen. Auch über Livestream möglich. Da kannst du dich auch einklinken. Und das geht nahtlos über dann in unsere Schule, in unsere Glory Life Bibelschule. Diesmal mit dem Special Guest Werner Nachtigall. Ja, auch da wirst du nochmal aktiviert in der Evangelisation. Genau, wie du Menschen einfach die Liebe weitergeben kannst, die Liebe Gottes. Und auch das gibt's vor Ort. Sei am besten live dabei. Wir haben auch den Livestream und du kannst wie immer auch dreimal schnuppern. Wenn du noch nicht da bist, kannst du es dir dreimal anschauen und dich dann anmelden. Ja, dann am Freitag treffen sich unsere Teens zwischen 13 und 17 Jahren. Connected Teens findet statt. Wir haben Lobpreis, geistlichen Input und eine Zeit der Gemeinschaft hier im Zentrum. Genau. Und dann haben wir ein Tagesseminar für alle Schweizer. Tagesseminar Reise in die Herrlichkeit von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Pastor Georg wird da sein in der Immanuel-Gemeinde in Schaffhausen. Ja, und wenn du da in der Nähe wohnst, dann komm mit Freunden, Bekannten und du kannst dich anmelden unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Ist kostenlos, aber eine Anmeldung ist nötig. Ja, auch am Samstag, parallel dazu, um 14 Uhr geht's weiter mit der U-Bahn-Evangelisation mit Stefan. Ihr trefft euch vorher um 13 Uhr hier im Jugendgottesdienstraum und genau, bereitet euch vor, lasst euch Dinge zeigen und dann geht's raus in die U-Bahn. Genau, auch eine wunderbare Zeit, haben wir auch immer wunderbare Zeugnisse, was da alles passiert. Genau. Ja, und am Sonntag haben wir wie immer Gottesdienst, 10 Uhr, mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Kinderdienst haben wir parallel für alle Kinder zwischen 0 und 16 Jahren. Anmeldung ab 9.45 Uhr dafür. Und direkt am Anschluss gibt es das Treffen für Neue, also für alle, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind. Da nehmen sich die Pastoren Zeit für euch. Genau, ihr könnt Fragen stellen, könnt Glory Life einfach kennenlernen. Und dazu trefft ihr euch dann im Gebetsraum. Genau, und dann nächste Woche ist dann unsere Taufe. Ja, heute das Vorgespräch, nächste Woche die Taufe, circa 30 Minuten nach dem Gottesdienst. Plant euch das wirklich ein. Es ist echt eine starke Zeit einfach, wenn Menschen diese Entscheidung festmachen. Ja, wenn es wirklich in dieser Taufe, dass sie das bestätigen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist ganz, ganz stark, was da passiert und was es da dann auch noch für Zeugnisse gibt. Also seid am besten mit dabei, plant es euch gleich ein, ein bisschen länger dann zu bleiben beim nächsten Mal. Genau. Okay, dann haben wir noch eine Vorschau auf unseren Weihnachtsmarkt. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und wir feiern das auch hier mit unserem Weihnachtsmarkt am 30. November. Und dazu freuen wir uns auch noch über Sachspenden, also selbstgemachte, selbstgebastelte, gekochte, gebackene Dinge, Plätzchen, Marmeladen, Socken, also was auch immer du gut gewaschen. Ja, genau. Ja. Also schöne Sachen, über die sich andere auch freuen, kannst du gerne mitbringen. Und genau, der Erlös, der dann dazu zusammenkommt, der wird unseren Waisenkindern in Uganda zugutekommen, damit sie dann auch sich Weihnachtsgeschenke für sie gekauft werden können. Ist also für einen guten Zweck. Wir suchen auch noch helfende Hände. Also wer sich da gerne einbringen möchte, wer das genau sich vorstellen kann, zum Beispiel Dinge zu verkaufen oder bei der Essensausgabe mitzuhelfen, der kann sich gerne an Sabrina wenden und ihr eine E-Mail schreiben zum Beispiel. Und es gibt auch eine Liste, die am Welcome-Tisch ausliegt. Da kannst du dich auch eintragen, bei was du gerne mithelfen, also bei was du mithelfen möchtest. Genau. Und dann haben wir noch was für unsere Waisenkinder in Uganda. Und zwar haben wir da ja Patenschaften, die es ihnen einfach ermöglicht, die Schule zu besuchen. Und wir haben zwei Kinder, die eine Patenschaft suchen. Das ist einmal der John, der ist 17 Jahre alt, und die Rose ist 16 Jahre alt. Und die würden sich einfach echt freuen, wenn, wenn sich Leute finden, die sie unterstützen. Das sind 45 Euro im Monat. Man kann sich das auch teilen, zu zweit oder wie auch immer. Und genau, es kommt ihnen einfach direkt zugute. Ja, wir haben ganz engen Draht zu denen. Wir kennen, also man kann die auch besuchen. Wir haben sie auch schon besucht. Und es ist wirklich ganz toll, dass sie einfach eine Ausbildung dort bekommen. Und genau, also ihr helft wirklich direkt einzelnen Kindern damit. Ja, also wer sich das vorstellen kann, meldet sich bei Astrid. Genau. Und alle sonstigen wichtigen Termine, Berichte aus dem Zentrum findest du wie immer im Infoblatt Aufbruch, der draußen ausliegt oder den es jetzt auch per E-Mail-Newsletter gibt. Da kannst du dich anmelden auf der Homepage und dann bekommst du es einfach per Mail und verpasst nichts aus dem Zentrum. Okay, den besten Sonntag. Halleluja. Also ich habe mir gerade überlegt, ob ich noch ein paar Socken stricke oder so. Vielleicht lieber nicht. Wer weiß, ob man die anziehen kann hinterher. Halleluja. Aber Irina hat mich gerade noch mal darauf hingewiesen, die Sachen für den Weihnachtsmarkt müssen nicht zwangsläufig alle selbst gehäkelt oder gemacht sein. Also es können einfach auch Sachen sein, die sich halt gut eignen, an Weihnachten zu verkaufen. Ne? Also das ist auch okay. Ne? Also nicht, dass du jetzt denkst, okay, also wie ist es nicht selbst gemacht, ansonsten. Also wenn du irgendwas Passendes hast, einfach, ja, bring es einfach mit. Hast vielleicht, keine Ahnung, hast von jemandem Marmelade geschenkt bekommen und schaffst es selber nicht, also wie auch immer. Ich habe zum Beispiel, ich kriege immer jedes Jahr bei mindestens einer Konferenz, haben wir immer einen Gast aus Rumänien, da aus Siebenbürgen, und der bringt mir jedes Mal zwei Eimer mit Originalhonig aus den Bergen von Siebenbürgen mit, ja. Können wir unmöglich selber essen. Und dann immer zu Weihnachten, zum Weihnachtsmarkt, tun wir den verschiedene Gläser abfüllen und dann gibt es Originalhonig aus Siebenbürgen am Weihnachtsmarkt. Okay, alles, was bis jetzt noch übrig ist, was ich noch nicht bis jetzt verschenkt habe, wird jetzt am Weihnachtsmarkt verkauft. Halleluja. Okay, nur so als kleine Inspiration. Okay, also jetzt darfst du dich deinem Nachbarn zuwenden. Jetzt kommt nämlich der berühmte Schlusssegen. Und jetzt darfst du zu deinem Nachbarn sagen, du bist gesegnet, weil der Vater dich so unendlich liebt. Er hat dich geliebt, als du noch ein Schwerverbrecher warst. Und Jesus ist für dich gestorben, als du noch nicht liebenswert warst. Er ist in die heftigste Finsternis gegangen, damit du befreit werden konntest. Und jetzt bist du frei. Und durch seine Wunden bist du geheilt. Und die Liebe Gottes ist in dir. Und du hast Rückenwind, vorwärts zu gehen, Land einzunehmen für das Reich Gottes, Kranken die Hände aufzulegen, sie werden gesund, Dämonen auszutreiben, sie müssen fliehen, Menschen das Evangelium zu verkünden. Und sie kommen rein ins Reich Gottes. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. In Jesu Namen, ihr Lieben, auch hier über Livestream, ihr seid gesegnet. Habt den besten Sonntag. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. So ein wunderbarer Gott. Oh, danke, danke, danke, danke, danke, Herr. Halleluja. Wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Amen. Habt die beste Zeit. Heilungsteam kommt nach vorne. Ab jetzt dürft ihr auch anrufen über Livestream 07158 1758 190. Habt die beste Zeit. Taufvorgespräch in 5 Minuten oben bei mir im Büro.